In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt, nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Fass an. Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Dieter! Greetings. Wir haben leider ein bisschen Schwund in der Gruppe. Ja. Aufgrund Vorkommnisse, die wir jetzt nicht nochmal hier diskutieren müssen. Der Pocho ist heute nicht da. Ja. Zum einen, weil es zeitlich nicht ganz hinhaut. Ohne jetzt da, und Chris, da bitte ich dich auch, Diskretion zu wahren. Oh, Diskretion fand ich aber schön gerade. Ja, deswegen habe ich es ja gesagt. Diskretion, dafür bin ich berühmt. Ja, dass du dann einfach jetzt auch gar nicht so tief in die Thematik einsteigst, aber vielleicht können wir so viel sagen, er fehlt uns und wir wissen, ja. Pocho, also ich muss jetzt wirklich immer aufpassen, was ich sage, weil ich weiß, er hört doch einfach die Fresse. Nee, mir ist es ja wichtig, das ihm mitzuteilen. Es ist ja schwer, ihn momentan zu erreichen, deswegen mache ich es auf diesem Wege. Ja, okay. Ja? Ja. Also Pocho, an dieser Stelle dann erstmal nur von mir, weil beim Chris bin ich mir nicht ganz so sicher, der will ja gar nichts sagen. Du fehlst mir und ich würde, das finde ich von dir eine Frechheit, dass wenn ich jetzt hier so eine Ansprache mache an einen festen Bestandteil dieses Podcasts, die gute Seele, ja, dann lass mich, das nehme ich auch zurück. Das habe ich auch richtig gesagt. Pocho ist mehr als ein Labrador, für mich ist der Pocho ein Trüffelhund. Nicht, ich wollte sagen ein Trüffelschwein, aber das hätte ihn natürlich dann wieder irgendwie sauer aufgestoßen. Es ist ein Trüffelhund, der wirklich, der sucht in so einer Podcast-Folge nach den Momenten, wo sich's wirklich lohnt, etwas zu sagen. Das und stimmt. Das macht er in einer perfekten Art und Weise, wie es, glaube ich, fast keinen zweiten Podcast auf dieser Welt gibt. Ja. Er weiß, in welchen Momenten er sich zurückhalten muss. Ja. Ja, also ich möchte da jetzt nicht unbedingt nochmal auf die letzte Folge verweisen, aber man konnte so ungefähr ein Gefühl bekommen, ab wann Pocho, sagen wir mal, diesen Podcast verachtet glaub, hat. Nicht nur verachtet, vielleicht ein bisschen aus ihm herausgewachsen ist auch. Es deutete sich ein bisschen an, glaube ich, dass wir jetzt da alle zusammenstehen müssen. Nach der schwierigen Ausgabe gestern, meinst du? Letzte Woche. Ja, jetzt haben wir das Problem. Ja. Jetzt haben wir das Problem. Also ohne Pocho geht's ja nicht. Nee. Da sind wir uns einig. Da sind wir uns wirklich einig. So, jetzt habe ich mir natürlich eine Aktion überlegt, die ich ins Leben rufen möchte. Mhm. Und dann muss ich erstmal dich fragen, wenn ich dir die Aktion erkläre, bitte ich um eine ehrliche Antwort, ob das für einen Pocho vielleicht dann nicht, also dass er dann sauer ist, das möchte ich verhindern. Und zwar dachte ich mir, dass unsere Hörer, die einen Twitter-Account haben, einfach mal mit dem Hashtag JeSuisPochi schreiben. Was ist denn jetzt? Lass mich doch mal fett. Wenn du jetzt schon lachst, dann ist die ganze Aktion schon, die gerät in so eine verruchte Schublade, weil du immer nur bei solchen Sachen lachst. So. JeSuisPochi ist der Hashtag. Und dass man dann dem Pocho einfach mal sagt, warum er so wichtig für diesen Podcast ist. Ja. Pocho, falls du das hörst, in der Regel ist der Beitrag bei solchen Aufrufen immer sehr gering. Also nicht, dass du jetzt dich wunderst, wenn dann nur 3-4 Tweets kommen. Das ist relativ viel, weil du musst es mal so aus deiner eigenen Warte heraus betrachten. Wie oft schreibst du denn bei so komischen Podcast-Aufrufen dann auch wirklich einen Tweet oder so? Also von daher nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wenn da jetzt nicht so viel kommt, ich schicke auf jeden Fall nachher ein, warum es mir wichtig ist, dass du hier regelmäßig dabei bist. Auch wenn ich natürlich weiß, dass du diesen Podcast nicht verlassen hast, offiziell nicht verlassen hast, aber zumindest momentan andere Dinge wichtiger sind und dafür ziehe ich meinen Hut. So, jetzt habe ich auch gerade noch die Kurve gekriegt. Damit meinte ich eigentlich die Arbeit, um das jetzt hier noch zu vervollständigen. So. Jetzt wisst ihr Bescheid, Chris, du jetzt kannst natürlich jetzt Bescheid. Auch die Bühne nutzen. Aber, erstmal, was ist denn jetzt hier? Je suis Pochi, ist das, kann man das machen oder ist das schon wieder? Je suis Pochi ist für mich jetzt schon die Aktion des Jahres. Ja, also gut. Absolut, ich weiß nicht, ob es der Hörer merkt, ich bin auch schon richtig ergriffen. Ja, da habe ich die nächste Aktion hier, Mensch. Die Aktion Sorgen, Dieter, das ist die nächste Aktion, die wir geplant haben. Da kann ich ja auch schon mal vorweggreifen. Also darf ich nichts mehr zu Pocho sagen, na gut. Ah, shit, ja, das ist wieder, weil ich so motiviert bin. Das ist wieder das eine oder andere. Naja. Na, jetzt sagst du was im Pocho. Nö, jetzt denke ich mir, ich denke mir was. Mein Herz überträgt Emotionen und Gefühle in Richtung Grevenbroich. Und das muss reichen. Das ist ehrlicher. Das ist echter als jedes Wort, welches du da gerade in den Äther geblasen hast. Ich finde auch das ein oder andere hochgradig grenzwertig, was du da gesagt hast. Was denn? Wieso denn grenzwertig? Nein, hör dir das nochmal an. Dann wirst du aber schockiert sein. Da wirst du aber einstuhlen, sage ich dir vor Angst. Nee, je suis Pochi, wir sind alle bei dir. Und alle emotionalen Ausbrüche in irgendwelchen Social-Media-Kommunikationsebenen, die kommen emotional nicht an, weil sie gerechtfertigt sind. Wenn jemand dummes, dreckiges Fotzloch zu mir sagen darf, dann ist es einer und es ist Pochi. Pochi darf alles sagen in dieser Situation, wo er, sagen wir es, wie es ist, die Bananen sind ausgegangen bei Aldi. Und das... Das sagst du so. Das hemmt den ganzen Betrieb. Ich bin gelernter Ostler, also von daher... Es ist schon eine harte Sache, ja. Ja, nee, aber das sorgt natürlich dann direkt dafür, dass ich fast schon erschrocken hier vor dem Mikrofon sitze und eigentlich die Sendung abbrechen möchte, um in mein Aldi zu fahren und um zu gucken, ob da noch Bananen sind. Also das ist ja für mich wichtig. Da erkenne ich ja eigentlich erst meinen aktuellen Lebensstandard an der Qualität der Bananen. Hast du meinen Tweet von gerade eben gesehen? Nee, jetzt gibt's einen neuen Tweet. Ich hab den guten alten Jetzt frisst der wieder Hashtag ausgepackt. So, muss ich mal gucken. Musst du mal bitte gucken und ich möchte bitte, Internet. Ich freue mich schon jetzt auf deine Reaktion. So, jetzt frisst er wieder, Dieter Kast. Ja, Dieter gut, das thematisiere ich gar nicht. Also so einfach kriegt man mich da natürlich nicht. Na ja, gut. Nö, da frisst du mal schön, dann mache ich hier die VfB-Ecke auf. Ich muss noch eine STR-Folge machen. Gestern habe ich versucht, STR aufzunehmen. Also ich möchte den Hörer kurz mitnehmen. Ich trinke gerade einen persischen Granatapfeltee, weil mir geht es auch nicht gut. Mir geht's nicht gut. Quatsch, Alter. Der ist super. Früchtetee mit einem anderen Namen. Ja. Muss man mal ehrlich sagen. Also legst du dich jetzt nicht nur mit Pochi an, sondern auch mit unseren orientalischen Hörern? Ganz im Gegenteil, ich gehöre zu den orientalischen Hörern. Ist der nächste Hashtag Alau Pochi oder was? Nee, du weißt ja hier, also Achmatopf ist mein Gangname hier bei uns. Ja. Und das zu Recht. Na gut, also der ein oder andere Hörer wird schon... bei vier Blocks, muss ich sagen. Wir haben die erste Folge jetzt angefangen. Die erste Folge oder die erste Staffel? Die erste Folge der zweiten Staffel. Ja, die habe ich schon weg und die zweite auch, aber dann habe ich aufgehört. Eigentlich, nachdem ich beim Fängt Neurologen an wie der Parte 2, ne? Dann im Heimatland da im Jemen oder was das ist. Ah, ja, ich hätte jetzt nicht gewusst, welcher Teil von der Pate das war, aber stimmt, ja, jetzt wenn du es so sagst. Ja. Ja, aber war ein bisschen, also. Nee, es war nicht der Jemen, was war denn das? Das war, glaube ich. Libanon. Bitterfeld, Nee, war Libanon bei Bitterfeld. Libanon bei Bitterfeld. Aber lass doch mal kurz mich Entschuldigung. Fishing for Mimimis. Mich hat's richtig erwischt. Und zwar waren wir am Samstag ausgiebig ein Weglöten. Und da waren wir in der altehrwürdigen Allahnoferaner, werden jetzt, du kennst bestimmt dieses Meme aus Nackte Kanone, wo sich alle die Hand vors Gesicht klatschen. Ja. Im Kino. Facepalm. Wir waren im DAX. Facepalm. Wir waren im DAX und ich war nass geschwitzt und musste mich abkühlen und bin dann nachts um 2 rausgegangen. Und die Quittung habe ich jetzt, dass ich meine Unterhose verloren habe. Was? Ja, und wir haben die Quittung auch. Ja, und ihr habt auch die Quittung, genau. Ja, aber ich hab im Zuge dessen auch von Tora geguckt, Sky 90. Oh. Und ich hab Fußball-MML gehört. Ja, man kann nicht besser vorbereitet in so einem Fußball-Podcast gehen. Absolut. Ich denke auch, hier muss man das erste Stück Pizza essen. Zwar ist es vom guten alten Smiley-Springdienst, die Kentucky-Pizza. So, und dann kann ich die Zeit nutzen. Herz legen. Um hier die Aktion Sorgengüter nochmal an den Mann zu bringen. Nein, keine Sorge. Da wollte ich erzählen, dass ich gestern versucht hatte, die Aktion STR zu starten, indem ich einfach eine neue Podcast-Folge aufzeichne. Das musste ich aber leider Gottes dann abbrechen, weil meine Tochter hat sich direkt vor das Aufnahmezimmer gestellt und ich konnte das Parkett die ganze Zeit knarzen hören. Und es hat mich völlig aus der Fasson gebracht, sag ich dir, so dass ich dann irgendwann rausgegangen bin und gesagt habe, was wird denn das jetzt hier? Und dann hat sie gesagt, sie will nur mal hören, was ich so rede. Und habe ich ihr natürlich gleich das Medium Podcast nahegebracht und ihr erklärt, dass sie das nachträglich super hören kann. Aber das hat sie nicht davon abgebracht, weiter vor der Tür zu stehen. Und dann habe ich gesagt, nee, fick dich. Also nicht zu meiner Tochter, sondern mich, fick mich selber. Naja, aber gedacht schon. Nee, das würde ich niemals tun. Ich breche jetzt ab und lass meine Tochter wieder bei Red Dead Redemption reiten. Ja, und das ist momentan ihr absolutes Lieblingsspiel. Also sie macht dann nie irgendwas. Sie reitet einfach mit diesem ollen Pferd die ganze Zeit durch die Prärie, streichelt, füttert. Im Endeffekt sieht das Pferd jetzt schon aus wie so ein Nilpferd. Also es ist völlig absurd. Und weil es immer gefüttert, nimmt das auch zu, das Pferd? Nee, hat jetzt nicht zugenommen. Sie reitet ja auch manchmal schnell. Das ist also, sie achtet da schon darauf, dass das Pferd auch genügend Auslauf hat. Jetzt sind wir gerade bei der Lektion, dass sie das Jagen lernt mit dem Bogen. Das habe ich hier versucht beizubringen, aber das ist natürlich für so eine kleine Kinderhand, das ist natürlich nur der Next Step sozusagen. Aber die hängt da an diesem Red Dead Redemption dran, das gibt's gar nicht. Ich übrigens auch. Dann lass sie doch den Anfang von God of War spielen. Da wird nämlich Atreus, dem Sohn von Kratos, beigebracht, wie man jagt. Und wenn es egal ist, welche FSK Freigabe ein Spiel hat bei deiner Tochter, dann kannst du auch gleich mit Call of War anfangen. Ja, Moment mal. Natürlich spielt sie da keine Missionen, wo weiß man irgendwelche ich doch nicht. Du Leute musst aber auch mal ein bisschen. Ja, da muss ich schon mal vorbeugen. Ja, nicht, dass jemand denkt, dass ich so unverantwortlich bin und mein Kind so grobe Missionen, möchte ich mal sagen, spielen. Also die spielt gar keine. Aber die Wette hast du eingelöst. Ne? Mit dem 5. Lebensjahr muss deine Tochter, mache ich ja auch, Hostel 1 und 2 gucken. Was hast du gemacht? Nee. Das ist ja hier konservativ. Das finde ich auch nicht gut. Nee, natürlich finde ich das. Das bringt mich in Verlegenheit. So, ich habe mir übrigens noch einen Tee geholt. Ich mag diesen persischen Granatapfel sehr gerne. Und der zweite Tee, jetzt pass mal auf, das ist der Tee des Jahres aus dem Jahre 2015. Das ist von Messmer. Hagebutte. Himbeere Waldmeister. Wahnsinn. Also mit so Teesorten, echt, also wer da mal auf die Idee gekommen ist, dass es noch was anderes geben muss, außer Pfefferminz, Schwarz und Grün, Kapuzineräffchen, also verstehe ich nicht. Hör doch mal auf, echt jetzt. Aber gut auf. Schmeckt auch von, ich weiß die Marke leider nicht mehr, grüner Tee Mango. Ja. Grüner Tee Mango. Im Zweifel immer ja. Ja, ist lecker. Jedenfalls. Muss ich jetzt an dieser Stelle gestehen, weil du vorhin gesagt hast, God of War, müsste ich mir ja schon wieder ein Spiel kaufen. Aber ich glaube, dass ich mir für die aktuelle Konsolengeneration kein Spiel mehr kaufen muss, weil, also ich selber spiele das Red Dead Redemption jetzt 25 Stunden und habe sage und schreibe schon auf 20% Fortschritt gebracht. Ja. Es ist für mich einfach das genialste Spiel auf Erden, ohne dass ich jetzt da in die Tiefe gehe. Aber was sagst du zur Steuerung? Ich habe mich daran gewöhnt. Also ich habe keine Probleme, aber ich sehe definitiv da Verbesserungspotenzial. Also ich möchte nicht sagen, dass das jetzt super gelöst ist. Im Gegenteil, ich glaube, man kann es besser machen. Ist mir manchmal zu viel Schnickschnack. Ja. Das kann man schon besser machen. Aber dadurch, dass du nie so eine Hektik im Spiel hast, stört's mich nicht so sehr. Also wenn das jetzt so richtig so ein Spiel wäre, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel, ja, Spider-Man habe ich nicht gespielt, aber diese üblichen Open World AAA-Spiele, ja. Du musst halt immer Action, Action, Action, Action. Und jetzt hier nur mit der Waffe kannst du den töten und so. Das würde mir wahnsinnig auf die Nüsse gehen. Aber so wie das gelöst ist bei Red Dead Redemption, kann ich mit leben. Und es spielt sich einfach so toll. Und ich kenne das von mir, dass ich, wenn ich ein Spiel durchgespielt habe, manchmal darüber nachdenke, komm, die eine Mission, die willst du nochmal machen. Ja? Und ich habe bei RDR 2 jetzt schon begonnen, den Anfang nochmal zu spielen. Ach ja, auf dem zweiten Spielstand aufgemacht. Nee, du kannst ja, wenn du es abgeschlossen hast, dann direkt dahin wieder springen und das einfach nochmal machen. Einfach um zu sehen, was es noch für Möglichkeiten gibt, das ist das eine. Und weil ich halt auch Bock auf das Setting habe, weil mir das einfach gut gefallen hat. Gerade am Anfang das mit dem Schnee und so. Das ist, also, ich bin sehr verliebt und damit will ich es dann auch sein lassen hier. Weil jetzt kommt am 4. Dezember ein Spiel raus, was ich nicht wirklich auf dem Schirm hatte, aber worauf ich richtig Bock habe. Verstecke vielleicht nicht. Ja, auch. Das wäre schön für die PlayStation. Jetzt Verstecke. Verstecke oder Verstecken? Wir haben es Verstecke genannt. Ach Quatsch. Echt jetzt? Naja, also wir meinen glaube ich das Gleiche. Einer versteckt sich. Nee, also ich hatte nur einen Freund, deswegen hat sich immer nur einer versteckt. Es verstecken sich Leute und der andere sucht. Hast du noch Kontakt zu dem? Nee, habe ich nie gefunden. Mensch, nicht schlecht. Ja. Mario. Habe ich auch gerade geguckt bei MML. Ja, also war ja Mario Barth, obwohl es dasselbe Niveau. Ja, stimmt schon. Ich habe heute den Gladbach-Podcast gehört. Da muss ich jetzt gleich mal. Also solange du wolltest jetzt was erzählen, ich suche hier mal die Folge raus und die zeige ich dir mal jetzt hier im Podcast. Ja, dieses Just Cause 4 macht mich ein bisschen, aber wo wir gerade von oldschooligen Spielen geredet haben. Am Samstag haben wir eine größere Tour gemacht, unter anderem waren wir auch bei diesem Chupassion-Typen, ne? Und haben da Bayern gegen Dortmund geguckt, wo original nur ich und Marshall, mein Kumpel, Stimmung gemacht haben und leck mich am Arsch gesagt haben. Alle anderen, original hat's gar nicht interessiert, gar nicht. Übrigens, wir haben auch nichts von diesem Werbegate mitbekommen, wo 23 Sekunden irgendwie eine Tipico-Werbung oder eine Gillette-Werbung. Den gab's nicht überall, nur bei, also bei UHD gab's den nicht. Ach so, nee, es war jetzt nicht Sky, wie das da lief. Aha. Das war, war wahrscheinlich was anderes. Okay, ich hab's verstanden. Anderes, ja. So, jetzt es lädt gerade down, wie wir Fachleute sagen. Ja, hier, ich muss dir das unbedingt zeigen. Ich muss aber jetzt pass mal auf. Ja, ich bin total aufgeregt. Erzähl mal. Kennst du das Kartenspiel Lügen? Nee. Es ist das beste Kartenspiel der Welt. Ich bin jetzt unter die Kartenspieler gegangen, weil in diesen Shisha-Bars werden ja immer diese Backgammons und Kartenspiele gespielt, ne? Ich war noch nie in einer Shisha-Bar. Das werden wir alles ändern. Es ist der geselligste Ort der Welt. Schummellieschen kenne ich noch. Wen? Schummellieschen. Schummellieschen, ja, und fang den Hut. So, jetzt pass mal auf. Und dann haben wir so eine kleine Shisha-Tour durch Hannover gemacht und in der zweiten, da hatte ich dann wieder so Bock auf Kartenspielen. Und dann haben wir da gefragt, ob es da irgendwie Karten gibt. Nein, gab es nicht. So spontan, wie ich bin los, bin zum Rossmann und hab mir da erstmal Uno geholt. Dann haben wir schön Uno gespielt. Und jetzt pass mal auf, Ricky, du hast doch bestimmt auch schon oft Uno mit deiner Tochter gespielt. Uno habe ich schon häufig gespielt, ja. Es gibt da eine neue Karte, kann das sein? Diese Karte, nicht? Wo du deinen Stapel weitergibst. Wie sieht die denn aus? Das ist dieses, sieht genauso aus wie, du kannst dir eine Farbe aussuchen, diese Karte. Nur in der Mitte ist so eine Hand mit so einem Kartenstapel. Und da musst du deinen ganzen Kartenstapel einmal weitergeben. Die war völlig neu. Als ich die gesehen habe, habe ich wirklich in Frage gestellt, wie alt ich bin. Ja, also ich kenne jetzt die Karte. Also ich habe die auch direkt verbrannt. Auf der Shisha-Kohle. Nee, also das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht, wie alt ich geworden bin. Ja, Wahnsinn. Ja, kann ich mal mehr Uno. Ich habe mir gerade einen Schwanz rasiert, weil ich morgen in die Sauna gehe. Ja. Das mache ich immer nur, wenn ich in Tip-Top-Shape bin. Wenn ich der Meinung bin, ich bin einfach, also da muss jeder gucken und sich denken, sag mal, also das ist nicht schlecht in dem Alter. Und wenn ich die dann richtig erniedrigen möchte, dann nehme ich immer noch so ein Handtuch mit, auf dem drauf steht alles Gute zum 45. oder so. Das einfach nur, um die Leute zu demotivieren, wo ich da hingehe. Ich gehe natürlich auch in so eine Sauna, wo nur so 36-jährige, erfolgreiche Mercedes-Mitarbeiter sich tummeln. Da gehe ich dann hin und setze mich da hin mit meinem, naja, ich habe kein Sixpack, aber auf jeden Fall nackig, untenrum rasiert und ja, zeig mal, was die Natur alles möglich macht, wenn man nur will. Vollbracht hat. Wenn man nur will. Ja, ja. So, jetzt pass auf, jetzt, auf was wollte ich denn jetzt gerade noch zu sprechen kommen? Ich habe die Aktion Sorgendieter, die ich ansprechen will, das mit meiner Tochter habe ich gesagt, aber es gab noch ein anderes Thema, bevor du, ist egal, dann komme ich zur Aktion Sorgendieter, die ja wirklich, finde ich, auch ein Stück weit ihr Gehör finden muss. Unser Plan sieht vor, am 8.12. bei einem geselligen Zusammensein. Umtrunk unter dem hervorragenden Namen Dieter Weinertauder. Ja, da machen wir nämlich so eine Art Weihnachtsmarkt für Bekloppte und fressen und saufen viel. Ja, schön. Man muss dazu sagen, diese 8.12. ist momentan nur von uns beiden, also gebongt sozusagen. Ja. Beim Pocho. Also ich bin an dem Tag schon auf einer Weihnachtsfeier, aber da sind nur Kinder. Also nur Menschen mit Kindern. Das heißt, um 8 bin ich locker zu Hause. So, und unsere Hoffnung ist natürlich, dass der Pocho zum einen noch dabei ist und zum anderen auch Zeit findet, sich diesem Unterfangen anzuschließen, denn wir sind uns alle einig, ein Winterzauber ohne den Puderzucker dieser Ausgaben, wie immer, kannst du nicht machen. Mhm. So, jetzt fragt ihr euch, was hat das denn mit dem Aktion Sorgen oder mit der Aktion Sorgendieter zu tun? Ja. Es ist natürlich ganz einfach, die Aktion Sorgendieter ermöglicht euch heute. es gibt immer, wenn mir die Zähne rausfallen, dann ist es viel schwieriger, richtig zu reden. Ermöglichen es euch, hier Teil dieser Ausgabe zu werden, indem wir euch, ich habe es noch nicht ganz ausgearbeitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Wichtig ist, dass ihr jetzt auf Patreon geht, patreon.com/dietercast und uns da unterstützt für die Weihnachtsausgabe. Es seht es als Möglichkeit, uns was zu cool beschenken. Ja. Mhm. Sollte das aus finanziellen Gründen nicht möglich sein, was völlig in Ordnung ist, seht aber auch bitte von anderen Möglichkeiten ab, also keine Tweets oder so, ja, weiß nicht, schöne Weihnachten oder so, guten Rutsch oder so. Hochpreisige Sachgeschenke würde ich noch annehmen. Ja, aber da haben wir ja auch alles inzwischen. Also, wisst ihr jetzt, außer eine Xbox X, wüsste ich jetzt nicht, was ich noch mir anschaffen könnte. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob der vom Baumarkt noch zuhört. Ansonsten, Nee, der hört nicht mehr zu. Ach so. Rausgewachsen aus der ganzen Scheiße hier. Ja, das ist die Aktion Sorgen, Dieter. Also nee, Spaß beiseite. Geht mal hier auf dietercast.de, klickt auf Patreon rum und wir kaufen uns davon alkoholische Getränke. Ich habe schon geguckt, welches der beste Glühwein ist, den ich mir dann live in der Sendung erhitzen werde, reinlöten werde und im besten Fall auch rauskotzen. Wollen wir da auch so eine Koch-Dieter-Folge machen? Denn Glühwein selber machen. Oh, das ist mir viel zu anstrengend alles. Ich will mich hier hinsetzen und nicht irgendwie kochen. Ja, aber schön mit Kanelstocken. Nee, ich will das in den Topf machen und warm. Zimtstange ist das auf Holländisch. Lustig, ne? Ich habe mal mit einem Holländer zusammengearbeitet. Der hat immer gesagt, das war nur so ein Saisontyp. Der war irgendwie nur ganz kurz da bei uns im Restaurant. Kannst du mal Kanelstocken bringen? Digga, Kevin, nee, wie hieß denn der? Florian. Tut mir leid, nein, kann ich nicht. Kanelstocken sind Zimtstangen, das weiß doch jeder. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Lass uns doch mal schön Glühwein kochen. Nee, das brauche ich nicht jetzt. Jetzt habe ich den vollen Podcast. Jetzt pass auf. Was? Wir denken uns einfach mal die Kresse halten. Also das geht jetzt die ganze Zeit so. Ich lasse es jetzt mal laufen und wir können es ja dann ab und zu mal besprechen, was da so besprochen wird. Also Chris, du hast wahrscheinlich den vollen Podcast noch nie gehört. Den Tag nicht. Schnippi und Klippi oder Klappi und Schnappi oder wie die heißen. Auf jeden Fall, das hört sich so an. Gut, ja. Ja, kam neues Dach, aber geht aufs Haus. Ach nee, muss nochmal zurück machen. So. Ja. So, Lockerungsübung. Schauspielübung, Sprechübung. Halt, ich muss kurz die Geschwindigkeit auf normal stellen, weil das ist meine Geschwindigkeit, so jetzt. Hört sich ein bisschen doof an, aber es hilft. Gestern wollte ich den DJ anrufen, aber er hat aufgelegt. Komm, dann legen wir sofort los mit dem Tag der schlechten Wortspiele. Sehr gut. Ja, kam ein neues Dach, aber geht aufs Haus. Ja. Hier, wer ist der Gott der Vegetarier? Kräuterbuddha. Ne? Das ist bekannt. Und so wird das jetzt die ganze Zeit passieren in diesem Fohlen-Podcast. Ja. Aber vorher haben wir noch mal was vorbereitet. Wenn es zu schlimm wird, denken wir uns einfach mal die Kresse halten. Ich bin mal ganz ehrlich, das ist schwierig, daran zu kommen. Das ist, glaube ich, Platz 15 in den iTunes-Charts. Und ich habe mir lange überlegt, wie schaffen die das, regelmäßig ganz vorne zu sein. Und jetzt weiß ich's. Ganz am Ende dieser Ausgabe gab es die Auflösung. Beide haben sich gedacht, Mensch, eigentlich wäre so ein Podcast mal ideal, um ein Lied zu singen. Also die singen sowieso immer Lied. Oh, das muss ich nachher auch noch raussuchen. Da haben sie Fangesänge also das ist ja auch so behindert, wie man sich in einen Podcast setzen kann und Fangesänge nachsingen kann. Aber am schönsten fand ich die letzten 3 Minuten. Die lasse ich jetzt nicht komplett laufen, aber ich zeig's dir mal einfach. Auch Alright ist für euch. Life is so simple. A little boy, a little girl. Loving and loving. Ist schon schön, wa? Dass wir da auch mal was singen mit einer Gitarre. Also ich finde, wir sollten beim Dieter Weihnachtszauber, auch wenn, sollte Poccio das jetzt hören, macht nicht mit. Da kenne ich ihn jetzt schon seit Jahren, der macht da halt partout nicht mit. Bei ich weiß denn? Nicht, ob wir ihn dazu kriegen, dass er mal Alkohol trinkt, dass er mal von diesem Gedampfer wegkommt. Also er kann ja auch gerne sich dann durchhämmern, aber dass er auch mal ein bisschen Alkohol trinkt. Aber das war ein schönes Weihnachtslied singen. Ja, leck mir Marsch, ich singe keine Weihnachtslieder. Ich singe doch nicht in einem Podcast ein Weihnachtslied. Also erstmal nicht, muss ich sagen. Weiß ich nicht, ob ich nach mehreren Gläsern Glühwein da anders drüber denke. Aber jetzt so im nüchternen Zustand lehne ich ab. Aber einen schönen Glühwein trinken? Also, habe ich mich vorhin nicht klar genug ausgedrückt? Ich recherchiere schon wie ein Verrückter, welches jetzt der beste Glühwein ist, wenn ich einmal im Leben Ey, pass mal auf. Du redest hier mit einem, ich weiß, das ist nicht die allergrößte Credibility, die ich gerade habe in dem Laden, wo ich arbeite. Aber durchaus habe ich eine kulinarische Hochkulturengeschichte hinter mir. Gerade kauf was Glühwein angeht, ist das nicht unbedingt die beste Credibility. Kauf den billigsten Fusel, ich mache, dass der geil schmeckt. Ist so. Das ist mir alles, da muss ich mich wieder auf jemand anders verlassen, dann muss ich da selber noch Hand anlegen. Ich möchte in Top kippen und auf heiß stellen, meine Herdplatte. Mehr möchte ich nicht. Ja, okay. Also alles andere ist mir zu aufwendig. Ich will einfach nur ganz schnell sehr betrunken sein. Boah, geil, da freue ich mich drauf. Vielleicht aber auch nicht. Mal gucken. Ich möchte jetzt erstmal, sag mal, die Stimmung ein bisschen trüben, weil der Poccio mir fehlt. Und ich bin mir nicht sicher, ob der nochmal mit wiederkommt. Naja, also es hörte sich gestern so an, als ob der erstmal die Schnauze voll hat. Mhm. Und ich hoffe, dass es nicht an uns liegt. Und die ersten Entzugserscheinungen oder Brüche dieses Projektes sieht man ja schon, dass es heute keinen Dieter der Woche gibt. Ja, das muss man an der Stelle schon mal sagen, aber es ist jetzt... Aber ich habe mir so schöne Gedanken gemacht. Ja, das glaube ich. Aber die kannst du dir ja... In die Haare schmieren. Also im Endeffekt in die Haare schmieren oder zurückstellen bis nächste Woche. Ja. Im besten Fall gibt es dann Dieter der Woche. Wenn nicht, ist es doof. Dann machen wir nicht. Dann machen wir nicht, nee. Dann können wir auch direkt hier den Dieter der Woche dieser Woche auflösen. Ja. Ist Lisa Müller geworden und auf Platz 2 war... Meiner hier, Ricardo Basile. Ricardo Basile, genau. Und auf Platz 3 dann letzten Endes der Trenchcoat von Herrn Baum. Naja, ich verstehe dann, dieses Lachen ist doch kein Zufall von dir. Das ist kein Zufall, nee. Ja, das wollte ich nur mal klarstellen. Hier müsste ich weinen, ich habe nur 2 Pizzastücke. Ja, aber dafür hast du es relativ geräuschlos weggehauen hier, muss man sagen. Natürlich, als Knippi und Schnippi da gesungen haben, da hast du natürlich 3-4 Stücken reinwürfeln können. Aber wie findest du das, dass man einfach mal ständig so tolle Wortspiele macht und vielleicht auch mal... Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, denn ich mache schon Wortspiele, seitdem wir uns kennen, und das ist schon sehr, sehr lange. Ja, also, ich wollte damit nur noch mal unterstreichen, also ich bin halt kein Wortspiel-Fan, bin ich nicht. Wortspiele und so Namenswitze ist schwierig. Ja. Naja, nun. Was ist denn so passiert? Nicht viel, kann man immer sagen. Doch, es war einiges passiert. Was ich mich gefragt habe, wenn ich so ein Porno mir angucke. Ja. Also gerade wenn du dir einen deutschen Porno anguckst, sind die Typen unglaublich ekelhaft. Widerliche Schmierfinks-Drecksäcke sind das ja immer, die da am Start sind. Und diese widerlichen Schmierfinken haben dann auch immer so eine Art und Weise mit den, also so es gibt ja dieses Amateur-Porn, wo du dann so tust, so, und dann, ja, hier, ich spritze dir auf die Titte und so, ja, also, wo kommt denn sowas her? Weiß ich auch nicht. Also, ich finde es natürlich auch im Englischen, ja, aber das, wie bei allem ist es im Englischen dann noch ein bisschen cooler. Nee, wenn dieser, squeeze your big tits oder so, da denke ich, halt die Fresse, Mann, Alter, kein Mensch redet, will ich überhaupt nicht hören, so eine Scheiße. Ich will so eine Kacke nicht hören. Macht dich das geil, wenn die ihre Titten da zusammendrücken und der alte Schrumpelschwanz da die ganze Zeit gezeigt wird und der schreit so rum? Das ist doch, das nervt doch. Nee, wenn Männer irgendwelche Geräusche machen, das finde ich sowieso mal ganz verstörend. Muss ich mal überlegen. Ja, ich überlege gerade, ob ich mal irgendwann gedacht habe, das ist jetzt gut, dass der was sagt oder sich vom Geräusch. Sich äußert zum grad Geschehenen. Ja, allein schon, wenn das manchmal dann mit diesen Amateur-Sachen so gemacht ist, dass der zum Beispiel zu seinem imaginären Kumpel sagt, oh, guck mal, da hinten die geile Fickfotze. Oh ja. So, da denkt, oh, am liebsten würde ich den Kugelschreiber direkt in die Nase schieben, da an der Stelle. Ja, ich suche auch gerade. Es gibt eigentlich bei Pornos nie den Moment, wo man sagt, Gut, dass der jetzt was sagt. Also der Mann. Ja? Ich hab, glaube ich, was Gutes gefunden. Ja, tschüss oder was? Also das ist der Gipfel der Ekelhaftigkeit. Ja, ich weiß nicht, ob man da nicht schon eher wieder auf dem Abstieg sind. Aber gut, versuch's mal. Vielleicht kommen wir nochmal ein bisschen. Wie meinst du das denn? Weiß ich nicht. Was für ein Abstieg? Du hast doch nicht in die Sendung geschissen. Also nochmal, ich habe damit auch das eine oder andere Problem. Es ist nicht Pacho, der links schickt. Ich habe auch das eine oder andere Problem mit meiner Frau deswegen gehabt. Und auch ihr habe ich gesagt, es ist für die meisten Menschen nichts Ungewöhnliches zu hören, wie also der Stuhlgang verrichtet wird, weil es macht jeder jeden Tag. Und dann sagte sie, ja, aber doch nicht im Podcast. Ja, hat sie schon ein bisschen recht. Ja, aber es ändert doch nichts an der Tatsache. Ist ja die Tragweite dieses Schisses bewusst? Nö, wieso? Ach so, ja, das ist noch nicht ganz raus, ob das wirklich so eine Tragweite hat. Also wir vermuten ja nur, dass es damit zusammenhängen könnte. Ja. Ich habe jetzt den Link mal angeklickt. Klick mal so auf 3 Minuten, das ist ja ekelhaft, diese Typen da. Ja, man muss kurz erstmal beschreiben, was man da jetzt sieht. Also es ist Folgendes zu sehen, man sieht 2 jüngere Frauen, die sich, also die haben halt nichts an, die sind nackt. Ja. Und dann stehen da 6, nee, Typen 7, auf dem Stuhl. 7 Typen. Von denen 2 normale Figuren haben, 3 sind definitiv angefettelt und die anderen sind halt richtig fette Schweine. Ja. So. Und was da auch mir direkt auffällt, bevor ich jetzt da auf Play drücke, also ich weiß nicht, ob du bist schon bei 3 Minuten, oder? Ich bin schon wieder weg. Ja, wenn du nämlich bei 0 Minuten, also ihr könnt ja auch einfach mal kurz bei xhamster.com das Video suchen, Enter. Ach nee, warte mal, so heißt das wahrscheinlich gar nicht, oder? Was ist das? Coupons oder was soll das heißen? Coupins? Das heißt, ach, das ist ja Ding, das ist ja französisch alles hier, das kann ja kein Mensch lesen. Entrée coupon au lycée. Und ich lese da Enter. Also das finde ich auch ganz abstoßend, das Video. Ja, Moment. So, der ganz rechts stehende, ja. Der hat so einen halbschrägen Pimpensteifen. Ach so, und dann muss man noch dazu sagen, alle Typen sind natürlich nackt, haben so behämmerte Masken auf. Wo ich mir immer denke, das ist doch, also ihr kennt ja die Masken hier von Mask Till Dawn und was da alles gab. Also so behinderte venedische Masken. So heißen die doch, oder? Ja. Was sind die Masken? So, also auf jeden Fall haben die auf. Da frage ich mich echt, wer kam denn auf so eine Scheiße? Wer hat sich denn gedacht, komm, wir ziehen uns hier so Masken an, damit wir aussehen wie ein völliger Vollidiot. Ich würde mir da, weißt du, wenigstens eine Batman-Maske oder sowas aufsetzen, wenn es schon eine Maske sein muss, aber doch nicht so eine Scheiße. Wie findest du denn die Susi, die ich da gerade geschickt habe? Jetzt Moment, ich bin doch jetzt bei dem Video. So. Und also zuerst wundere ich mich hier, hier sind 2, ich habe die beiden noch nicht von vorne gesehen, aber 2 junge Frauen, die blonde, scheint von der Figur echt einiges vorweisen zu können. Und da stehen original 7 Männer, die alle keinen Harten haben. Das ist für mich schon. Aber das hat auch was mit Testosteron zu tun. 100 Pro, die fressen die ganze Zeit irgendwelche Süßigkeiten, das sieht man ja schon, und holen sich ständig neuen runter. Da ist alles verbraucht, was es jemals an Testosteron gab. So, jetzt drücke ich mal auf Play. Um das Ganze. Ach so, das ist ja erstmal hier ein Erklärvideo. Ah, okay, jetzt sieht man die beiden Mädels. Da muss ich kurz den Ton ausmachen, sonst bin ich irritiert von den Geräuschen. So, ihr hört das natürlich nicht. Klar, wir können ja sowas hier nicht in der Sendung zeigen. Das geht natürlich nicht, nee. Nee, wir sehen jetzt die 2 Mädels. Die eine hat noch so einen Schulmädchenrock an. Das irritiert mich immer. Ach, das ist auch noch eine ältere Frau. Also ja, das ist eine eher ältere Frau mit einem Schulmädchenrock. Das finde ich nicht so toll. Aber die lecken sich. Die eine leckt jetzt der anderen an der Fotze. Ja. Und die sieht ein bisschen aus wie so eine Hexe oder so. Mit so. Ja. So, jetzt hat sie einen Finger hinten in der Muschi drinne. Und mit der anderen Hand hat sie jetzt Spucke rangerieben und putzt, glaube ich, das Arschloch, wenn ich es richtig sehe. Jetzt leckt sie im Arschloch. Das ist aber auch, die Umschnitte sind viel zu schnell. Ja, jetzt auf einmal hat die einen Zylinder unten in der Muschi drinne und die leckt das Ding ab. Da frage ich mich auch, welche dumme Sau leckt sich denn in den scheiß Dildo ab, den er gerade bei jemand anders im Arschloch drinne hatte. Also, nee, Chris, da kann ich jetzt auch nicht weiter kommentieren. Nee, ist auch richtig. Ja. Und jetzt gucke ich mir auch hier nicht mehr deine Schweinkram-Videos an, die du da überall in deiner Timeline gespeichert hast. Also, das reicht mir jetzt wirklich. Das ist auch, wenn der Pocho das wieder hört, ist gleich wieder vorbei. Ja, dann ist er direkt wieder niedergeschlagen. Aber, ja. Zu Recht. Ich wollte jetzt. Aber an der Stelle kann ich sagen, alle Frauen, die wir jetzt hier sehen durften, waren definitiv weit über 30. Aber klick mal den letzten Link an. Also, die finde ich echt ganz gut. Mach doch mal. Jetzt stell dir mal nicht so an. Oh, jetzt geht das wieder los mit Chatrobait. Ja. Das Ding ist, ich muss dann immer erst eine Zwischenablage kopieren und dann mein Chat machen. Mein Ghost-Fenster da öffnen. Ja, dann mach das. Weil das Schlimmste wäre natürlich, dass meine Tochter hier mal am Rechner sitzt und versehentlich irgendwelche Buchstaben eingibt, die dann hier das Fenster öffnen, was ich jetzt gleich sehen werde. Oh, jetzt muss ich auch noch zugeben, dass ich 18 bin. Ja. Obwohl, ich sehe gerade, ihre Brüste sind sehr lapperig, sage ich mal. Also da ist ein Mädchen, man muss leider sagen, es ist ein Mädchen, die sich halt befriedigt vor der Kamera, die jetzt optisch gut aussieht, aber es ist halt auch ein Mädchen. Also da ist natürlich jetzt... Ist jetzt gerade auf Platz 1 bei Chatrobait. Also, wo sind wir da? Deswegen ist die Wahl auf sie gefallen. Okay. Hat gerade 2 Tokens gekriegt. Finde ich jetzt nicht, also... Ja gut, aber das ist jetzt... Ist mir unangenehm, da junge Mädchen dabei zuzugucken, wie sie sich... Halt ist immer noch Platz 1. Ja, aber das muss ja nicht sein. Also ich finde dieses Chatrobait und so... Ich meine, von wem habe ich denn das neulich gehört? Ja, also das... In irgendeinem Comedy-Programm hat das einer angesprochen, dass da original halt die Mädchen dann sitzen und dann irgendwelche 45-jährigen Loser davor hocken und die dummen Mädchen dann auch nochmal sagen, oh, thank you, Rabbit 399... K5 for your token. Und dann, wenn sie mal so einen Typen zum Bumsen einladen, dann auch noch während dem Bumsen sich bedanken. Das ist mir doch einfach aufgefallen. Ja, bei den Schwulen ist mir das gar nicht aufgefallen, wo wir das angeguckt haben. Die bedanken sich gar nicht so oft. Das müssen wir am 8. Dezember mal nachgucken. Ja, da gibt es natürlich das große Duell. oder nee, nicht das Duell. Da machen wir. Wer die Challenge. Erster? Ja. Ja, die Challenge ist, 2 Schwule, die gleichzeitig einen Steifen haben. So, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ja. Bei Chatrobait oder bei Camp 4. Double Hardcock nennt man's. Die Double Hardcock Challenge. Dieters Double Hardcock Challenge. So ist es. Das machen wir. Das müssen wir vorher auf Chatrobait auch ankündigen, damit ganz viele schwule Pärchen mitmachen. Ja. So, das ist gut. Oder Dieters? Warte mal. Dieters Big Dick Bandit Challenge. Double Hardcock Challenge, aber Double Hardcock Challenge ist eigentlich, ist kann man so machen. Vielleicht fällt uns noch ein anderer schmissiger Titel ein. Wobei der schon sehr, sehr schmissig ist. Dieters Double Hardcock Challenge. Auch das muss ich hier wieder in meinem Browserfenster mir niederschreiben, dass niemand außer ich einsehen kann. Ja, das wird toll. Also vorausgesetzt, der Pocho kann. Am 15. können wir nicht, haben wir ja schon festgestellt. Da bin ich nämlich unpässlich. Und eine Woche später ist im Endeffekt schon Feierabend. It's all over. Eine Woche später, weil da bin ich im Urlaub. Und dann ist ja Chris im Urlaub. Ist ja Wahnsinn. Ja. Und dann ist schon 300 Tage Dieter. Dann ist auch schon bald Dieter in Bremen. Im besten Fall. Was ist noch nicht, also sagst du, wenn der Pocho nicht mitkommt, dann gibt's keinen Dieter in Bremen. Ja, gut. Der ist Bestandteil unseres Lebens, nicht nur dieses Podcasts. Das ist auch so. So, jetzt gehen wir auf Twitter, da fällt mir nämlich was ein. Es gab auf Twitter Hörerfragen. Ja. Twitter.com, da könnt ihr einfach mal hingehen und uns folgen. Zum einen @ChrisEnigma, das zweite I ist eine 1 und @RickyPalm, das erste I ist ein I. Oder ihr geht auf @DieterCast. Ja, das ist auch schön. Auch hier sind alle I's, Isen. Mitteilungsfeld. Ich mal rein. Was ist mir jetzt schlecht, du? Was ist denn jetzt wieder los? Naja, durch die 32er Pizza. Okay. Also ich roll das Feld jetzt von hinten auf. Ich starte ein mit, also ich sehe viele GIFs, die irgendwelche Menschen auf dem Klo zeigen. Weiß nicht, was das damit zu tun hat. So, dann gibt's hier Anmerkungen. Man merkt auch richtig, wie der journalistische Anspruch dieses Podcasts abfällt, wenn einfach das Workhorse, dieses Triangel spielenden Tritets nicht dabei ist. Stables, sag's doch, wie es ist. Ja, ich wollte ihn nicht, weil du bist du Anti-Wrestling, absolut. Ja. Absolut. So, also, es geht ja erstmal los mit... Jetzt wurde der Split durchgeführt. Hättest du gedacht, dass der Split von Pocho durchgeführt wird? Nein, noch ist es nicht durchgeführt. Momentan ist es eher so, dass man sich nicht... Der Chairshot ist schon durch. Nee, ich sehe uns momentan in der Situation, dass es einen geheimen Partner gibt. Und wir noch nicht wissen, auf welcher Seite der steht. Und es kann sein, dass der Pocho mit seinem geheimen Partner gegen uns turnt und wir dann sozusagen erstmal eine Feder, haben zwei Tag-Teams. Aber es ist natürlich scheiße, kannst du nicht so sehr als Main-Event vermarkten. Alter, Pocho wieder scheiße gebaut. Der Tag-Team-Main-Events bei Pay-Per-Views, das ist ganz selten. So, der ich kann mich noch erinnern, ach vor so. Vielen Jahren, da war Cena und Rock Tag-Team-Main-Event. Weißt du das noch? Na klar, war ich ja dabei. Wo The Rock ein großes Comeback gefeiert hat. Das war so schön. Ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern. Ja. Der Glonch hat angefangen. At dat Glonch. Unterstrich dat Glonch. Also nochmal. At dat unterstrich Glonch. Der beste Fotomanipulator im Internet. Ja, finde ich auch. Seine Skills sind atemberaubend, aber dass der noch fremd produziert, das kotzt mich massiv an. Ja, da muss er dich halt mal dankbarer zeigen. So. Bin ich dankbar. Bevor ich der Grünkohl. Ich bin sehr dankbar, meine ich. Vom Kaffeetrinken hochkommt, habe ich es besser so interpretiert und dann werde ich als Stuhlprofi hier betitelt. Stuhlprofi Ricky lehrt uns im aktuellen Dietercast, wie wir im Zweifel auch mit Schmirgelpapier alles schön sauber wird. Da muss ich nochmal was dazu sagen. Das war wie das Arschloch zur Kusszone wird. Feuchtes Toilettenpapier, ganz genau. Und auch an dieser Stelle möchte ich mal eine Geschichte erzählen, die ich in zurückliegenden Podcasts schon mehrfach erzählt habe. Ja. Mir ist es immer ein besonderes Anliegen. Zum einen natürlich Kusszone, ist richtig. Und zum anderen weiß man nie, ob man zum Beispiel bei einem schweren Verkehrsunfall stirbt oder so. Und dann muss dir irgendeiner die Buchse aufschneiden und da hängt eine halbe Wurst noch drinne. Ja, so muss man das nämlich mal sehen. Und das ist kein Spaß. Das ist mir wirklich wichtig. Das sollte mich mal jemand finden, ich bin verunglückt und muss mir die Unterhose aufschneiden, warum auch immer, möchte ich, dass der sich denkt, das sieht ja aus wie frisch angezogen. Das ist einfach für mich eine Grundvoraussetzung. Deswegen bin ich auch der längste Abschüttler beim Pissen. Ich schüttel und schüttel und schüttel. Danach nehme ich mir immer noch mal Klopapier, Tempo oder... Und steckst es dir noch mal vorne rein und zurzelst das so raus. Wie wenn ich Nasenbluten habe, lass einfach drinnen stecken. Ja, stark. Du musst ja der Joey Diaz wieder was Schönes erzählt zum Thema zurzeln. Ja, muss man wieder erzählen. Ja, hat er erzählt, dass er mal, wo er jünger war, hat er mal so mal alt. Darf ich mal kurz was fragen? Nee. Sag mal. Also du hattest ja vor 2 Wochen, glaube ich, war das so eine Art reihenweise, also so ein staccato-artigen Schlaganfall, so ganz viele. Ja. Kommt das jetzt öfter? Wieso? Hatte ich jetzt auch schon wieder das Gefühl, 1-2 Mal, dass das Hirn einfach geröstet ist bei dir. Wann denn? Ach so, weil ich vorhin mich versprochen habe. Ja, früher habe ich dann drüber gewirkt und heute lasse ich es einfach geschehen. Also das ist der Unterschied. Es ist mir schon immer passiert. Aber es ist halt einfach schwer, wenn man so einen hohen Redeanteil hat hier. Merkst du ja. Dann stolpert man auch oft über das gesprochene Wort. Dazu kommt, dass ich alle meine Podcasts in doppelter Geschwindigkeit höre und das schlägt sich wirklich, also ganz merkwürdig in meiner Art zu sprechen nieder. Weil ich natürlich jetzt mich an dieser Podcast-Geschwindigkeit orientiere und auch versuche, so schnell zu reden wie die doppelt ablaufenden Podcasts. Tja, was dazu führt, dass wenn ich unsere Podcasts höre, also ich habe praktisch früher für so eine Sendung, wo ich jetzt 2 Stunden brauche, 4 Stunden gebraucht. Da ist, also ohne dass man da was dreht an seinem Podcatcher, kann ich schon da das Tempo optimieren. Das ist Wahnsinn. So, aber jetzt zurück zu dem Thema, was Joey Diaz gesagt hat. Das fand ich auch gut. Er hat als etwas jüngerer Bub, wie wir so schön sagen, eine Alte kennengelernt. Und ja, früher war es halt so, dass man sich untenrum nicht rasiert. Die Älteren unter euch werden sich erinnern. Und er hat sie untenrum... Hallo? Ja, hallo? Hörst du wieder nichts oder was? Jetzt höre ich dich. Gott sei Dank. Auf jeden Fall hat er sich überlegt, er leckt die erstmal untenrum, weil er das Problem hat, er kommt unheimlich schnell. Er hat gesagt... Er schafft höchstens 1 Minute, vielleicht 1,5, aber dann muss er wirklich die Augen zumachen und an was ganz, ganz anderes denken. Also hat er gedacht, leckt er sie mal und hat dann zwischen ihren Arschbacken, hat er gesagt, lauter so kleine Stücke gehabt. Also Moment, wird nicht so unappetitlich, wie es jetzt den Anschein macht. Es war Toilettenpapier, was sich da praktisch dann, wenn er dir da hinten den Arsch so abputzt, zusammengerollt hat. Und der Herr Diaz hat das so erklärt, das war wie kleine Joints, die er drin gefunden hat. Und er hat die ganze Zeit gedacht, dass er das irgendwie einer Maus noch in die Fresse stecken kann, weil es da unten auch gestunken hätte, wie auf einer Hanfplantage. Ja, ja. Ach, ist einfach ein toller Mann. Ja, also, aber wie gesagt, achtet darauf, dass ihr euch immer hintenrum sehr sauber macht, am besten mit feuchtem Klopapier Und übrigens bei den Griechen ist es ja so, die schmeißen ihr Klopapier nicht ins Klo, sondern die schmeißen das im Mülleimer nebendran. Ja, ja. Es ist aber mittlerweile, glaube ich, also hat sich's durchgesetzt, das nicht mehr zwangshaft so zu machen. Also es gibt auch genügend Toiletten, da kann man es direkt reinwerfen. Aber es ist kein Spaß, das habe ich bei meiner Reisevorbereitung nämlich gelesen, dass es durchaus vorkommen kann, dass man auf ein Klo kommt und daneben steht ein großer Mülleimer und da ist halt benutztes Klopapier drin. Ja, das ist merkwürdig, ja, gebe ich dir recht. Ach, naja, da haben wir das Thema schon mal aus der Welt geschafft. 3 Stunden Dieter, schreibt der Big D 1974. Ja. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Da hat er recht. Dann geht's weiter mit viel Liebe, danke dafür. Dann ein tanzendes asiatisches Baby. Ein dickes tanzendes asiatisches Baby. Ja. So. Dann kommt wieder der Glonsch mit einer tollen Fotomontage von Lisa Müller, die sich hier als ja, Tänzerin, ja. Ich wollte überlegen, ob ich was anderes zu sagen soll. Aber burleske Tänzerin. Burleske, genau so können wir uns eigentlich stehen lassen. Ja. Dann kommt müde zur Uni, Mark. Und schreibt, wollte meckern, dass die Ausgabe zu seriös ist. Und dann ging Ricky Palm original scheißen. Live im Internet. Bin nicht enttäuscht. Na, Gott sei Dank. Allein dieser Satz sagt so viel über diesen Podcast. Absolut. Und über die Hörer vor allen Dingen auch. Ja, jeder kriegt die Hörer, die er verdient. Und wir haben die besten. Naja, also so ein Knippi- und Schnippi-Hörer hätte ich auch gerne. Naja, das stimmt. Pass mal auf, da haben die kriegen zum Beispiel Postkarten, die sie vorlesen. Dann wird oft sowas geschrieben wie, hey, ihr seid total witzig. Das habe ich ganz oft schon in dem Podcast gehört, dass da jemand mal eine Mail geschickt hat. Sowas ist bei uns noch nie angekommen. Ja. Okay, GoJay schreibt, Dieter Kast, die neue Folge ist ein Highlight der Podcast-Geschichte. Naja, aber das haben wir schon öfter gehört. Das haben wir schon öfter gehört, ja. Also das scheinen wir immer wieder zu toppen. An der Stelle müssen wir uns da auch mal selber auf die Schultern kloppen. Das ist aber auch jetzt ja Grammaton quer, schreibt, ja, das war schon fast ein Dieter der Woche wert. Ohne jetzt genauer zu werden. Der 1893, ja, @8 geschrieben, dann die Zahl 10, dann 3 wieder geschrieben und dann 90. Schreibt im Dietercast ein persönliches, er hat dieses Follow Friday FF geschrieben, zu bekommen. Mehr geht nicht. Ja, kann ich nur zurückgeben weiter so. Das ist übrigens schön. Dieses Retweeten beim Dieter der Woche hat sehr gut funktioniert. 134 Leute haben, glaube ich, mitgemacht diese Woche. Ja, danke. Schön. Toll. Da macht wirklich Spaß. Das ist. Aber ja, leider müssen wir die Serie jetzt abreißen lassen, denn es gibt ja keinen Dieter der Woche. Erstmal nicht. Frechheit, schreibt der Okay Go Jays. Frechheit, mich mit dem Rasenfunk in Verbindung zu bringen. Grund war, dass ich einfach mal die Leute gegrüßt habe, die uns über den Rasenfunk kennengelernt haben, nach dieser letzten Ausgabe. Ich bin jetzt so unter Druck gesetzt, dass ich keine Sprachfehler mehr hier in die Sendung mit einhaue, dass ich völlig nervös jetzt hier gerade. So, jetzt geht's weiter. Erste Dieter-Folge, deren Inhalt man getrost als Scheiße bezeichnen kann. Call me Phelps oder so ähnlich. Da ist natürlich gemein. Call me Michael Phelps? Ja. Marcel schreibt. Tag. Es ist ein wahrer Skandal, dass im Dieter-Cast nicht über die La Soggas gesprochen worden ist. Ja, wollte ich heute. Denn seit 4 Ecken 2 Elfer ist dem Potschow doch bewusst, dass Lars Hocker der größte deutsche Fußballer aller Zeiten ist. Ja, wahrscheinlich ist er so, ja. Das, ja, dieser Lagos interessiert mich nicht, Lasogas. Dieter Lasogas, ja, wir können natürlich jetzt auch mal ein bisschen All-In gehen. Meine Auswahlen zum Dieter der Woche waren unter anderem die Lasogas. Ja, waren Moment, unter anderem Moment. Auch. Wir machen jetzt wir jetzt mal Dieter der Woche? Nein! Mann, das ist doch so schön immer! Jetzt kommt der Patrick. Wollen wir nicht uns für Pott schon mal einen aushängen? Dann wird er vielleicht mal. Aus meiner Sicht auch nachvollziehbaren Gründen. Bin ich der Meinung, dass wir den Bogen schon auch, ich glaube, mit der Ausgabe wieder ein bisschen überspannt haben. Mit der hier? Vorstellen, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass wir gucken gleich noch ein Pferdefick-Porno. Das kannst du mir aber glauben. Was war denn das gerade für ein lautes Geräusch hier in meiner Wohnung? Das irritiert mich jetzt ein bisschen. So. Ruf doch mal, huhu, ist da jemand? Warte mal. Pimmelwipp hat gerade einen Token gegeben. Ist da jemand? Nee, antwortet keiner, so. Klapperstrauß. Wir singen. klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, Klapperstrauß. So, es ist wieder soweit. Der Klapperstorch hat geschrieben. Das ist doch Pocho, wenn er schon wieder den Dieter-Cast Dieter der Woche gewinnt. Man sieht José Mourinho, der sich ganz beliebt gemacht hat bei den Fans in Turin am vergangenen Mittwoch oder Dienstag muss es gewesen sein, als er, ich glaube, er sagte danach auf der Pressekonferenz, er wollte einfach, dass die noch ein bisschen lauter sind. So, aber ja. Ja. Herr Pocho, der gewinnt ja auch immer. Ja. So, dann kommt der Typ hier in der das ist einfach ein Ehrgeizling, der Pocho. Manche Sachen übergehe ich jetzt hier einfach. Jetzt kommt Christian Niekmann, der schreibt, jetzt frisst er schon wieder und man sieht Kalli Kallmund. Also ganz im Ernst. Da mache ich da einen Fernseher an, einen Apparat an. Mein Startsender ist Sky Sport News HD. Schlimm genug. Ist der an. Und dann sitzt Rainer Kalli Kallmund bei Sky Sport News HD mit einem Teller und Frikadellen. Jetzt sehe ich das erstmal. Das habe ich gar nicht erkannt. Muss mal ranpinchen. Ja, ich sehe schon. Aber bei Kalli sieht jeder Teller so klein aus. Den müsste man eigentlich so einen Fresstrog vorsetzen. Ja. Doch, so wie bei so einem Schweinetrog. Da frisst der da echt Frikadellen bei Sky. Das gibt's doch gar nicht. Der arme Mann, ey. Der hat nach dem super mega Top-Spiel gesagt, wenn er sich nach vorne beugen könnte, würde er sich jetzt verbeugen. Das ist so traurig. Hat er gesagt? Ja, das ist so traurig, dass jemand so fett werden kann, dass er sich nicht mehr nach vorne beugen kann. Der kann liegend sich überhaupt, der kann nur so leben. Meinst du nicht, wenn er wirklich der Pizza mit dem Kran irgendwie raus? Jedes Mal aus dem Hotel? Das weiß ich nicht. Das kann gut sein. Aber wenn Auf jeden Fall sucht er sein Hotel nach Fahrstuhlgröße aus. Aber du kannst mir nicht sagen, das ist von der Physik her nicht möglich, dass dieser Mensch einfach stehen kann. Das kann nicht sein. Da muss immer hinten irgendwie noch so ein Kabel gespannt sein, das den zurückzieht. Du kannst mit so einem Körper, geht es gar nicht gerade aufrecht zu stehen. Stützräder hat er. Ja, da steht ein Kinderwagen mit Bremse. Vorne lehnt er so dran. Meine Kleine hat ein Bobbycar mit Rückenlehne und mit so einer Stange hinten dran. Ja. Weißt du, der hat ein Bobbycar eingearbeitet im Fettgewebe, das mit so einer Stange drin, dass man den immer, im Grunde genommen rollt der, weil die untere Fettschürze. Ich kann mir vorstellen, dass der einen Bremsfallschirm einfach hinten immer so einen aufgepusteten Bremsfallschirm hat. Also grundsätzlich muss ich ja jetzt mal als Ernährungswissenschaftler sagen, dass der Typ ist ein Wunder, ist ein biologisches Wunder, der wird ja jetzt 70. Das ist wirklich und der hat ja so eine Fettwampe und ein Fettranzen. Du darfst ja gerne dicke Beine und dicke Arme und Pausbäckchen haben. Und dicken Schwanz. Das darfst du gerne haben. Aber Arsch und Bauchfett, das ist aggressives Fett. Das ist entzündungsfördernd. Und da hast du auch, Nein, ich lache, weil es halt wirklich so ist. Also es ist halt einfach so absurd. Diese beiden Parts sind halt ausgeprägter wie bei keinem anderen Menschen auf der Welt. Und dass der noch kein Krebs, der hat das, aber dass der noch nicht dahingesiecht ist, ist eigentlich ein biologisches, absolutes Wunder. Der muss so viel entzündungsförderndes Fett in seinem Körper haben, das hält ihn zusammen, wie Rost beim Oldtimer. Ich sag dir, wie es ist. Wenn Kalli Kallmund sich vernünftig ernähren würde, das wäre der erste Mensch, der 250 Jahre alt wird. Das ist so. Schildkröte. Das ist unglaublich, ja. Das ist, wie du sagst, es ist eigentlich unglaublich, dass dieser Mensch noch lebt. Also Hut ab, muss ich sagen. Oder absolut. Das kann natürlich auch mit seinem Engagement bei Bayer zu tun haben. Also da früher bei Leverkusen als Versuchskaninchen benutzt wurde. Man weiß es nicht. So, jetzt kommt der Neon-René. Den nennen wir jetzt nur noch Bremen-René. Ach wohl, Neon-René ist eigentlich schon so gut, das muss man so lassen. Er schreibt an uns, wieso muss ich bei dieser Autogrammkarte an Ricky und an eine Dusche denken? Man sieht Carsten Janka, wie er so in der Hocke über einem Ball sitzt. Da muss ich sagen, lieber Neon-René, es ist nicht so, dass ich mir extra eine Dusche reinhocke, sondern wenn ich wirklich Stuhlgang in der Dusche habe, dann kacke ich den einfach im Stehen raus und wische mir danach das Arschloch raus mit der Duschbrause. Es ist nicht so, dass ich da noch eine Gymnastik-Session veranstalte. Dann kacke ich den im Stehen raus. Na, das ist doch schon so gebaut, dass das ordentlich nach hinten wegfällt. Ist das so? Habe ich ja noch nie gemacht. pass mal auf, wenn wir jetzt dann wirklich, wir machen Folgendes. Wenn wir da nach Bremen gehen, ich will ja sowieso einen Einsatz. Dann kacke ich doch nicht mit dir unter der Dusche. Na genau, da muss es doch machen. Du scheißt mit doch dir in dir stelle ich mich doch nicht unter die Dusche und kacke. Das, wen juckt denn das? Meinst du, ich habe noch nie jemanden nackig gesehen oder was? Dass ich das filme. Aber nicht, ich filme nicht dich, also dass man dich sehen kann, sondern nur hinten so ein Teil von deinem Hintern und wie dann die Kacke rauskommt. Der ist schön, der Hintern. Das ist unbenommen. Da kannst du von mir, kannst du auch eine Badehose anziehen und dir hinten nur ein Stück freischneiden oder so. Und dann kackst du da in der Dusche. Ja. Also wenn, dann muss man das im Hotelzimmer machen. Ich finde, jetzt wo wir so viel von Poncho abhängig machen, wenn der mitkackt, kacke ich auch. Ich kann mir vorstellen, dass das das größte Problem wird. Na gut, wir können es probieren. So, dann. Chris, merkst du eigentlich, früher hätte ich sowas schon längst geschnitten, hier auf ein Soundboard gelegt. Ja, ja. Mein Engagement, das leidet einfach. Also na, das leidet nicht, denn ich habe das doch schon so oft gesagt. Wir sind einfach Altstars. Wir sind im Prinzip wie Gottschalk live. Als der diese Talksendung gemacht hat vor 10 Jahren oder so, da hat er auch einfach gemacht. War nicht immer erfolgreich, war auch oft scheiße. Aber wir haben es einfach gemacht. Dann nimmst du halt dein Handy und hältst es ans Mikrofon da und. So ist es. Der Klapperstorch hat geschrieben, es gibt nur einen Osama Dembele. Es geht natürlich wieder um die Probleme, die Dembele da verursacht in Barcelona. Ja. Ich fand viel besser die Reaktion von Dieter Deschamps, der gesagt hat, ich kenne seine Ausreden. Er sagt, ja, genau. Andere sind auch zu spät oder kommen auch zu spät. Ja, das ist schön. Das sagt er. Das sagt er immer. Die anderen kommen auch zu spät. Aber warum bist du der Letzte? Was weiß ich, aber die kommen auch mal zu spät. Ja, das ist ja wirklich wie ein letzter Vollidiot, diese rhetorische Maßnahme von Osama bin Dembele. Ja, er wirkt jetzt aber auch nicht unbedingt wie der Allerschlauste. Nee, das also, stimmt wohl. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber er ist ein ähnliches biologisches Wunder wie ich. Ist schlank, obwohl der hat eine richtige Spaddelfigur. Ich bin besser trainiert als Osama bin Dembele. Ja, nimmst du auch dein Leben ernster als er? Ich nehme auch mein Leben ernster und ich nehme jetzt morgens und abends Aminosäuren. Dann kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. So, dann schreibt der Divius99, Dieter der Woche würdig, gemeint ist die Werbung, die während des Topspiels Dortmund gegen Bayern lief. Ganz ehrlich, haben wir nicht alle damit gerechnet, dass das irgendwann kommen wird? Also, was mich halt wirklich nervt an der Nummer ist, dass du für Sky relativ viel Geld bezahlst. Okay, bringen wir schnell auf den Punkt. Ich wollte halt ehrlich gesagt nicht über Fußball reden. Ich wollte das Twitter-Ding ja fertig machen und dann nach Hause gehen. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Du hast das Spiel gesehen. Ja, natürlich. In der Dubai Lounge. Das ist nein, schon mal nicht in der Dubai Lounge. In der True Passion Lounge. Oh, das ist ja Wahnsinn, was bei dir ist. Explosiver Laden. Super. So, aber das Ding so, ist. So, und jetzt, ich habe eine Blueberry X geraucht, weil ich gesagt habe, ich bin der allergrößte Blaubeer-Tabak-Fan. Hat so richtig scheiße geschmeckt. So, pass auf. Nächster Kopf. Oreo-Tabak. Mir wird jetzt schlecht. Letzte Scheiße. Ja, man raucht da einfach das, was man da sonst so reinmacht. Das ist wie mit einem Tee, dass es da immer so einen Quatsch braucht. Also nimm doch einfach Pfefferminz auf die Bong drauf und fertig. Oder mal ordentlich eine Handvoll Haschisch oder so. Ja, hätte ich mal. Mann, so, also. Auch in Bremen. Meine Kritik an Sky ist zum einen natürlich der absurde Preis, ganz klar. Aber gut, das ist ein Thema, brauchen wir nicht hier aufmachen. Aber dann hast du so ein unfassbar fucking geiles Spiel. Ja. Der erste und wie Uli sagen würde, der erste gegen den zweiten. Ja. Tordifferenz interessiert mich nicht. Ja. Das ist auch so eine Legende der Welt. So, auf jeden Fall, also das Topspiel schlechthin. Beide Mannschaften ungefähr auf Augenhöhe. Also dadurch, dass die Bayern halt ein bisschen ins Wanken geraten sind. Und dann dieses mega geile Spiel. Und dann wird das von einem Sender dargeboten, dass der auf RTL 2 Niveau sich aktuell befindet. Ja. Also da denke ich mir so, nach 20 Minuten beginnen die unten die Aufstellung nochmal einzublenden. Ja? Und zwar so, wie sie sich auf dem Platz dann formiert hat. Also sprich eine Viererkette, dann werden die 4 Abwehrspieler gezeigt, dann kommen die 2 zentralen Mittelfeldspieler so. Dann denke ich mir, weißt du, es gibt, wenn ich mir andere Sportarten angucke, so viele Daten, die erfasst werden, die auch irgendwie kurz besprechenswert sind. Nein, da kommt nichts, da kommt nicht eine grafische Weiterentwicklung bei denen, wo man sagen kann, hier kann man mal sehen, oder mal so kurzen, weißt du, wenn sie Pausen gibt, mal einen kurzen Zusammenschnitt von irgendwelchen Highlights, wo man kurz ansprechen kann, was zum Beispiel Mats Hummels hier falsch macht, oder ja. Axel Witzel, wer auch immer. Ja, also da gibt's ja so viele Möglichkeiten, dieses absolute Top-Spiel auch top zu begleiten. Es geht nicht. Ja. Und dann sitzt dieser Mario Barth für Arme am Mikrofon. Ich kann diesen Typen nicht mehr hören. Das Problem ist, dass Wolf Fuß, ach so, dass der bemerkt hat, dass seine Art und Weise zu sprechen die Leute irgendwie unterhält. Mich jetzt ja nicht so, aber den Großteil der Leute unterhält das. Weil er dann auch immer irgendwelche Worte benutzt, die jetzt eigentlich gar nicht dahin passen, wo man so denkt, das ist ja lustig. Und das versucht er eigentlich jetzt bei jeder Moderation. Und zwar so häufig, dass es mir unglaublich auf den Sack geht. Und ich denke mir immer, er muss kapieren, dass er ist das begleitende Element. Er muss sich viel mehr zurücknehmen. Das ist nicht seine Bühne. Das ist nicht, er moderiert das, was auf der Bühne passiert, er ist nicht derjenige, um den es geht. Ja, es geht nicht um Wolf Fuß. Es geht um den Sport. Es geht darum, Dinge zu erklären, die vielleicht dem ein oder anderen Gelegenheitszuschauer nicht auffallen. Es geht darum, absolute Fußball-Nerds abzuholen, indem man ab und zu auch mal denen was hinwirft. Das meine ich mit analytischer Aufarbeitung während einer Fußballsendung, weil danach findet es ja auch nicht statt. Wenn ich den dummen Matthäus höre und den Hellmann, wie die original als erstes, also ich glaube 10 Minuten sind sie irgendwie auf Sendung gewesen nach dem Spiel, und dann fragen die, ob es noch irgendwelche Statistiken gibt. Wo ich mir sage, Alter, sag mal, habt ihr eine absolute Vollmeise? Selbst diese Tafeln bei The Zone, als ich Juve gegen Milan geguckt habe, da also, gibt es dann immer so relativ viele Tafeln in der Halbzeit und so Highlights, ne? Mhm. Selbst das ist ja völlig okay, aber auch das gibt es ja nicht bei Sky, bei dem absoluten Topspiel, Bayern gegen Dortmund, da blendet doch da absurde Stats ein. Macht ja The Zone auch. Nee, machen das. Das ist lächerlich. Ich kann es verstehen, dass, weiß ich nicht, wenn Hoffenheim gegen Stuttgart spielt, 18:30 an einem Samstag, dass das jetzt nicht unbedingt dazu führt, dass man hier sonst sowas aufbietet. Da haben sie sich ja selber schon ins Knie geschossen, als sie dann jedes Samstagabendspiel als Topspiel bezeichnen. Das macht halt überhaupt keinen Sinn, weil es ist halt nicht jeden Samstagabend ein Topspiel. Dann nennt es halt einfach Samstagabendspiel und fertig. Und man kann es ja Topspiel nennen, wenn es auch eins ist, so wie jetzt am Samstag. Aber dieses, ja, das Topspiel oder Super Samstag, dieser Sprachgebrauch auch bei diesem Sender ist so ekelerregend, dass ich mich jetzt wirklich mal wieder dazu entschlossen habe, Sky definitiv nicht irgendwie nochmal Geld zu geben. Ich muss ganz ehrlich sagen, bislang bin ich ganz gut in dieser Saison über die Runden gekommen. Ich habe, glaube ich, jetzt 20 Euro bezahlt und gucke seit September Sky. Also Das ist schon okay mit Sky-Tickets, sag ich mal, für den Preis. Aber dennoch, ich ertrage das jetzt nicht mehr. Also irgendwo ist auch mal gut. So, aber na, mal gucken. Ja, aber kurz nochmal sportlich drüber reden oder was? Du kannst ja was erzählen, mich interessiert jetzt ehrlich gesagt nicht. War schön. Es ist ja, jeder hat drüber geredet. Ist super. Muss halt einen Fußball-Podcast machen. Ja, ja, überraschend halt wirklich nur, dass der Pocho fehlt. Ja, dass Hammes echt nicht gespielt hat, ne? Ja, das, wir haben also, das schon dass mal Hammes besprochen, nicht gespielt hat nicht. Und Renato Sanchez reinkam. Ja. Ich verstehe das mit Hammes nicht. Ich verstehe auch nicht, dass der Hummels spielt und nicht der Süle. Beziehungsweise überhaupt verstehe ich nicht, dass Boateng und Hummels spielen. Also für mich beide irgendwie die wirken wie aus einem anderen Zeitalter, wenn du die auf dem Platz siehst. Also das Sinnbild, man, jeder hat das jetzt schon tausendmal angesprochen, aber das Sinnbild ist wirklich Sancho, wie der an Hummels vorbeirennt. Da denkst du, originaler ICE überholt dir gerade eine, weiß ich nicht, so ein Dampflok oder so. Also das ist absurd, was sich da mittlerweile abspielt. Und entweder wollen die wirklich nicht oder es geht nicht mehr. Beides wäre schlimm für ja, es ist wirklich sehr, sehr, sehr, sehr merkwürdig, dass du den schnellsten Innenverteidiger nicht spielen lässt. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Die schnellste Mannschaft der Bundesliga. Ne? Ich sag, das macht doch gar keinen Sinn. Du musst doch den jetzt in so einem Spiel bringen, vor allen Dingen, weil er frisch, der hat ja auch nicht hier gegen Kasper Hausen gespielt oder wo sie da angetreten sind am Mittwoch oder am Dienstag, weiß ja auch keiner so richtig. Ja, ich bin froh, dass es so gekommen ist, weil ich echt dachte, nee, oder jetzt ist das wieder so eine Nummer, dass Bayern hier die Dortmunder dann aus dem Stadion schießt, als es in der ersten Halbzeit wirklich gut aussah. Das war so wichtig. 3-3 hätte es durchaus ausgehen dürfen. Ja, natürlich. Bayern hätte das Spiel auch gewinnen können. Ja. Das ist ja gar keine Frage. Aber so über das komplette Spiel hinweg war Dortmund die Mannschaft, die den Fußball der Zukunft gespielt hat und Bayern da immer noch in ihrer 2013er Scheiße rumgewühlt hat. So, und ich glaube, wenn die Dortmunder am Anfang sich nicht so in die Hosen geschissen hätten, weil ich glaube, die hätten irgendwie ein bisschen Respekt vor den Bayern, dann wäre das vielleicht auch gar nicht dazu gekommen, dass die sich mit zunehmender Spieldauer in der ersten Halbzeit zumindest immer mehr Selbstvertrauen aufbauen konnten. Also ja, Man hat das irgendwie gemerkt, dass da manch ein Dortmunder plötzlich nachdenkt. Was passiert ja eigentlich, wenn wir die Bayern schlagen, Alter? Was geht denn dann ab? Ja, das stimmt wohl. Und das Tempo. Das fand ich auch frappierend, dass, also. Ja, wobei die Bayern in der ersten halben Stunde schon Gas gegeben haben. Na, das meine ich ja. Ich glaube, der Plan war, wir hauen alles raus und hoffen, dass wir hier 1 oder 2-0, am besten 2-0 führen. Ja. Und können uns dann auf Konter verlassen. Und das ist halt nicht aufgegangen. Also zum einen, weil sie dann halt auch mal eine Chance nicht gemacht haben. Ich glaube, die hatten schon noch mal eine zum 2-0. Ja. Irgendwas war da noch mal. Ja, doch. Und dann sieht es natürlich auch wieder anders aus. Aber die Dortmunder haben das schon sehr, sehr abgezockt gemacht, gerade in der zweiten Halbzeit. Ja, das ist wirklich abgezockt. Und was Lucien Favre auch nach dem Spiel gesagt hat, dass er sich... jetzt hatte ich gerade auch einen Schlaganfall. Dass er gesagt hat, das halten die nicht durch. Natürlich halten ihn das nicht durch, aber es schien auch wirklich so, als hätte er darauf spekuliert, dass er hinten raus, wie so oft in der zweiten Halbzeit, er dann dem Gegner überfällt und mit seinen... Dieses Tor von Reus natürlich, er schießt ja so oft auch nicht in seinem Leben. Das dieser ist mega, der Konter. Dieses direkte Ding, irre. Der Konter mit Alcázar, dann, der dann abschließt, auch. Das war auch Weltklasse, Hammer, ja. Das ist alles schon nicht so schlecht, ja. Dann siehst du halt, was ich dann noch interessant fand, dann siehst du halt so einen Typen wie Neuer, ja, der mal so ein Stück weit über allem stand, so was Torwartarbeit angeht. Ja. Du siehst das Foul und er fängt halt an, darüber zu diskutieren, dass der Reus ihm ja hier im Bauch tritt, so. Ja. Wo ich mir so denke, Alter, weißt du, so hört sich das an, wenn so, ich vergleiche das mal mit der UFC, ja, wenn halt so ein legendärer Kämpfer plötzlich immer ausgenockt wird und lamentieren aber davon anfängt, ne? Ja, aber davon spricht, dass, weiß ich nicht, hier irgendwie hat ein schlechtes Camp gehabt, beim nächsten Mal hat er sich die Hand zuvor gebrochen, ja. Ein anderes Mal war es ein Lucky Punch. Also weißt du, immer, man sucht nicht oder man nimmt nicht das Offensichtliche an, sondern man versucht erstmal andere Gründe vorzuschieben. Das finde ich auch ein bisschen schwierig, die Herangehensweise. Ich glaube, die sind gerade selber von ihren eigenen Leistungen ein bisschen geschockt. Die Bayern. Ja, das kann gut sein. Aber jetzt heute habe ich wieder gesehen, dass das Coman sich fit macht, dass er wieder im Training dabei ist, dass er Lauftraining macht und da gibt es ja dann schon so ein bisschen Hoffnung. Und der Haller. Vielleicht holen wir den Haller. Ja, das kann gut sein, dass wir den Haller holen. Aber es gibt jetzt immer mehr Gerüchte, dass die Bayern wohl konkreter auf Spieler zugehen, die sie verpflichten wollen. Hoeneß hat ja bei irgendeinem Talk gesagt, dass er im Winter nichts nachjustieren wird, also kein Außenverteidiger geholt wird. Bei Vontora hat er das gesagt. Ja. Bei Vontora. Auch ein sehr demütiges Telefonat war das, ne? Sehr merkwürdig. Weil Uli Hoeneß eine fucking professionelle Nutte ist. Das ist doch, das, also ich weiß genau, oder anders. Ist dir das nicht aufgefallen, dass Hoeneß da bei diesem Vontora Gespräch ganz bewusst sich so gegeben hat, wie er sich gegeben hat, demütig, fast schon sympathisch. Ja. So, das ist von ihm doch ein Spiel, das er da macht. Dass das kalkuliert war, dann definitiv. Deswegen ist mir das scheißegal, wie er sich da gibt. Sein Arsch steht oder geht so ein bisschen auf Grundeis, weil er merkt, er hat sich natürlich auch ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt, so in den letzten Jahren und auch in den letzten Monaten vor allem. Er hat sich ja schon fast über die Dortmunder lustig gemacht, über wie sie sich aufstellen und so. Und naja, mit den ganzen Beratern, was er da gesagt hat, mit dem Gelenkbus, die Geschichte, ne? Ja, das ist natürlich, das fliegt dir jetzt um die Ohren, wenn es dann gut läuft und man eigentlich merkt, dass solche Strukturen dem FC Bayern vielleicht auch gut tun würden. Ja, dass da einfach absolute Profis mit am Werk sind. Von Watzke übrigens eine schöne Retourkutsche, ne, als Hoeneß sich darüber lustig gemacht hat, dass irgendwie der BVB zu viele Berater oder irgendwie was hat, da hat ja Watzke gesagt, dass ja irgendwie mit der Pressekonferenz, dass man ja deren Berater irgendwie nicht zu Wort kommt oder so. Das fand ich ganz schön. Ja, mit Hasan. Ja, Hasan. Dazu. Dazu, ja. So. Die Gerüchte werden konkreter, das ist wohl Nabil Fekir. Also konkreter habe ich jetzt nicht mitbekommen, ja, es gibt halt immer wieder Namen, die so ja, der Pepe werden. Von Lille oder wo spielt der? Oder bei wer? Pepe. Ja, aber der habe jetzt schon ein paar Vereine gehört, die angeblich da relativ nah dran, deswegen, das ist also diese Gerüchte, das ist so schwierig. Ja, das ist derselbe Berater wie von Frank. Ja. Und da soll man, ja, mal gucken. Das ist das Problem bei diesen Gerüchten zum jetzigen Zeitpunkt, sind, dass ich da, also ich kann da nichts richtig ernst nehmen, egal jetzt, also nicht nur in Bayern, sondern bei allen möglichen Vereinen eigentlich, wo es dann losgeht, ja, da gibt's hier einen Spieler, könnte interessant sein, Modest beim VfB und so. das ist mir alles viel zu weit weg, dass ich jetzt hier wirklich schon irgendwie konkret über was mir Gedanken machen könnte, weil du kannst ja erst Ende Dezember oder beziehungsweise... Werdet ihr was nachjustieren? Ja, auf jeden Fall. Ja. Da kommen auf jeden Fall neue Spieler. Ich gehe davon aus, dass die über die Außenbahn mindestens einen neuen holen, einen Stürmer, gehe ich von aus, wird verpflichtet. Neuner, richtig. Da möchte ich mich nicht festlegen, weil es ist schwierig, einen guten Neuner zu finden. Vielleicht holen sie irgendwie auch so einen Spieler, der sowohl als auch kann. Ja, und man hofft dann halt, dass er die Kisten macht. Schwierig, weil einen guten Neuner zu verpflichten, ist echt schwierig. Vor allen Dingen in der Winterpause und dann, sagen wir mal, unter 10 Millionen, das ist schon, da kannst du im Endeffekt einen Lostopf greifen und einen Namen ziehen und hoffen, dass das jetzt passt. Also das ist so wie es die Frankfurter machen, da passt ja alles, was sie holen. Das würde mich eben auch mal interessieren. Also der Bobic stellt sich ja schon jetzt momentan so hin wie, hab da schon drauf, wie ich da die Jungs immer wieder aus dem Hut zauber, den Bobic hat aus der dritten Mannschaft geholt. Er als Stürmer und so weiß schon, wen er da holt. Genau, das hat er nicht bei Sky 90 gesagt, dass er den Jovic im Endeffekt aus der dritten Mannschaft bei Lissabon rausgeholt hat. Wenn das wirklich so ist, dass er diese Qualität erkennt und ein Händchen dafür hat, dann Hut ab, ohne Scheiß. Also ich möchte es jetzt nicht in Abrede stellen, aber so richtig glaube ich das Ganze noch nicht, weil er war ja immerhin ja auch schon mal beim VfB Stuttgart aktiv. Und da wirkte es auf mich nicht so, dass er da ein besonderes Spürnäschen hat für Megatalente. Also vielleicht hat er auch einfach ein bisschen Glück. Ja, hundertprozentig hat er natürlich ein bisschen Glück, weil der Jovic. Also ich finde auch dieser Begriff, die drei Ochsen da vorne, finde ich tatsächlich ganz passend. Weil die haben ja schon eine Wucht und Energie. Also das ist schon ziemlich geil. Also die Bundesliga ist momentan so attraktiv wie seit Jahren nicht mehr. Also ich finde es wirklich großartig, was da momentan abgeht. Absolut dazu passt der nächste Tweet. Sag mal, was ist denn bei dir für ein Gerotze da los? Ja, ich bin krank, Alter. Ich sterbe wahrscheinlich jetzt gleich noch. So, Klapperstorch schreibt, Frage für den Dietercast. Ja. Was ist die spannendste der drei großen Ligen dieser Saison? Bei allen schwächeln die Favoriten und es gibt eine Überraschung wie Alaves und Gladbach. Also das mit Gladbach nimmst du sofort zurück. Wenn das Herr Poggio hört, kommt er nie wieder. Er hat jetzt hier als Auswahlmöglichkeiten die Primera Division zum einen und geschickt. Da steht Barcelona auf 1 mit einem Punkt vor Sevilla und Madrid und Alaves sind dann ja auch mit 23 Punkten kurz dahinter. Ja, ich weiß jetzt nicht, die Primera Division ist für mich persönlich jetzt erstmal die größte Überraschung natürlich, dass Madrid da so den Anschluss verloren hat zum jetzigen Zeitpunkt. Aber sind noch nicht der Solari, Punkte. Der hat ja jetzt einen Festjob gekriegt. Ich finde den auch ganz gut. Der macht auch einen sehr resoluten, robusten Eindruck da auf der Seitenlinie. Finde ich gut. Ich kann das nicht beurteilen. Ich habe kein Madrid-Spiel in dieser Saison bislang gesehen. Die Mannschaft macht mich halt null an. Also das ist halt so eine Mannschaft, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil das halt same old ist, ne? Und so richtig old. Das ist das Hauptproblem. So, ich habe mir Sevilla angeguckt, Barcelona, dann noch zwei Mannschaften. Was war denn das nochmal hier, wo der Maffeo ja kam? Oh, das hat mir auch angeguckt. Ja, egal. Da ist nichts hängen geblieben für mich. Also für mich sieht das relativ souverän aus, was Barcelona da macht. Und ich gehe davon aus, dass Madrid auch die Möglichkeit hat, die vier Punkte noch aufzuholen. Ja, wobei Barcelona jetzt verloren hat, ne? Die haben jetzt einmal verloren, ja. Und das, obwohl Messi zweimal getroffen hat. Das gab's noch nie. Noch nie. Ja, Wahnsinn. So, genau wie die Bayern. Zweimal in Führung und dann verloren noch. Unglaublich. Die nächste Liga, das verstehe ich jetzt persönlich gar nicht, ist nämlich die Premier League. Da sagt er... Oder da stellt sich folgendes Bild uns dar. Manchester City auf 1, Liverpool auf 2, Chelsea auf 3, Tottenham auf 4. Ja. Dann Arsenal auf 5. Ja. Also ich finde, da ist jetzt für mich jetzt nicht unbedingt ein Favorit, der struggelt. Ganz im Gegenteil. Man City macht das relativ easy. Ja, Liverpool ist schon noch dicht dran. Ja, aber ich meine, es ist eine Überraschung. Liverpool, Champions League-Finalist. Ich habe schon damit gerechnet, dass da was geht. Nein. Ach, Quatsch. Die haben sich ja eigentlich nur verstärkt. Die haben ja Qualität jetzt überhaupt nicht abgeben müssen, wenn ich jetzt nicht ganz... Nee, die haben den Coutinho haben sie ja im Winter schon abgegeben. Hä? Den Coutinho haben sie letztes Jahr abgegeben. War das letztes Jahr im Sommer? Ja, ja. Ah, okay, also dann ist das Ding eh schon ewig durch. Nee, Liverpool hätte ich auch weiter vorne erwartet. Also ja, gerade mit den Investitionen. Ja, Chelsea ist für mich jetzt auch... Ist immer eine Mannschaft, die da ja, immer mit rumspringt. der hat genügend Qualität. Das sind jetzt mittlerweile nicht mehr die Spieler, die jetzt für flashy Style stehen, sondern eher so. Ja, der Morata trifft wieder, das ist ganz wichtig. Ja, da wird halt viel Fußball gearbeitet, kann ich mit leben. Ja. Es ist nicht so wie bei Man City, wo, da sind ja in der Regel dann immer Spiele, die mit mehr als 3 Toren Unterschied gewonnen werden. Also ganz häufig, sagen wir mal so. Oder sie schießen 3 Tore, so kann man sagen. Tottenham, die haben halt auch alle beieinander halten können. Selbe Mannschaft wie letztes Jahr, das ist, denke ich mal, gar nicht so schlecht. Der Trainer ist gut. Pochettino ist gut. Für mich ist Arsenal, wenn überhaupt, zeigt Arsenal manchmal Leistung, weil ich die jetzt hier auf 5 sehe, die mich überraschen. Also da habe ich irgendwie gedacht, das Ding geht jetzt dann langsam zu Ende. Zuerst geht der Trainer, dann die Typen, die sich da vereinen, da sind ein paar Leute dabei. Da wusste ich jetzt nicht so richtig, was ich von denen erwarten soll in der Saison. Aber das sieht ganz ordentlich aus, was Arsenal so spielt. Manchester United, ja, da ist der Glanz auch schon längst weg, muss man sagen. Also das ist ja nicht so, dass... Ja, United... Die müssen sich auch so ein bisschen neu erfinden. Also das ist alles Querelen, relativ alt auch. Ja, der Pogba wird wahrscheinlich gehen. Ich bin dann kommen wir zu Deutschland. So, da ist natürlich wirklich da ist natürlich Halligalli. Ne, dass Bayern da jetzt so den Anschluss verloren hat, ist auf jeden Fall eine Überraschung. Mit Platz 5 und 7 Punkte hinter Dortmund. Ja. Gladbach ist für mich jetzt auch noch... Also ich hätte nicht gedacht, dass die so weit oben stehen. Aber dann spielen die so eine Mega-Saison, ne? Und dann ist auf jeden Fall Dortmund noch besser. Und wer ist da noch auf 2? Nee, auf 2 ist Gladbach. Auf 2 ist Gladbach, ja. Dann spielt Dortmund noch eine bessere Saison. Sind sie mal vor Bayern, dann ist Dortmund vor denen, weißt du? Ja, die müssen es jetzt irgendwie halten, das wird schwer genug. Aber das sind gute Mannschaften. Nur ich habe halt so meine Zweifel gehabt bei so Verpflichtungen wie dem Player, von dem man jetzt hier in Deutschland halt noch nie was gehört hat. Also das ist halt schwer einzuschätzen, dann, wenn du die Leute nicht kennst. Und dazu kommt, ist schon richtig stark. Ja, und dazu kommt, dass der, wie heißt er denn nochmal, Hacking, eigentlich für mich so einer der Kandidaten war, die wahrscheinlich als erstes das Amt niederlegen werden, aus irgendwelchen Gründen. Auch komisch, dass da so ein Gehader ist, ne, dass da nicht verlängert wird. Finde ich genau richtig. Das ist für mich ja, ich finde das richtig. Im Grunde genommen finde ich das auch richtig, weil dieses frühe Verlängern, das wissen wir ja, dass das oft mal einem auf die Füße fällt. Aber er äußert sich da schon sehr distanziert. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass er irgendwie ein anderes Amt. Oh mein Gott, das ist ja ein Gerotze da, du. Dass er ein anderes Amt irgendwie wo bekleidet oder dass er nochmal woanders Trainer wird. Ich kann mir eher vorstellen, dass da klare Absprachen getroffen wurden. Und er versucht es so ein bisschen zum Umgehen, das Thema. Ich denke, die werden sich klipp und klar verabredet haben für Zeitpunkt zwischen der Hin- und Rückrunde. Und dann wird darüber gesprochen. Da möchte ich nicht ausschließen, dass er dann sagt, ich mache nicht weiter. Das kann schon sein, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich glaube, die haben sich da relativ klar abgesprochen, dass man jetzt erstmal wartet, weil ist auch nicht so leicht, da direkt wieder bei einem ähnlich gut platzierten Verein einen Job zu finden. Vielleicht hoffen. Ja, aber da hat Pocho auch schon recht gehabt letzte Woche. Also diese Neuerfindung des Spielsystems von Dieter Karst Hacking, das ist schon echt stark. Also das ist es. So, dann haben wir hier noch wieder der Chris Tonight. Dieter Karst goes old school. Fast. Jetzt haben wir doch noch über Fußball gesprochen. Ja. Der Dam fordert den BVB für den Dieter der Woche. Ich hätte übrigens Marco Reus nominiert heute. Echt? Ja, ich finde die Entwicklung, was heißt die Entwicklung? Ich finde es so geil, dass der Typ endlich mal, und man traut sich es fast nicht zu sagen, weil er sich ja jetzt auch schon wieder verletzt hat. Ja, ich wollte, aber nichts Schlimmes, Gott sei Dank, aber ich wünsche dem so sehr, dass er mal eine komplette Saison halbwegs verletzungsfrei übersteht. Das ist einfach purer Eigennutz, weil den beim Fußballspielen zuzugucken macht so viel Spaß. Ja. Das ist halt einfach, ich habe Bock auf den. Deswegen, das meinte ich letzte Woche, wenn ich sehe hier Samstag 15:30 spielt Dortmund, da weiß ich, ich sehe einen Spieler wie Reus, wie Sancho, selbst ein Pulisic oder Pulisic ist mir egal jetzt. Witzel, das sind alles Spieler, die gucke ich mir gerne an. Und ja, Reus ist für mich halt so das Gesicht der Dortmunder aktuell. Absolut. Also das ist eine absolute Koryphäe inzwischen. So, Big D hat geschrieben, bitte nicht vergessen, und hat ein GIF von Bohnen geschickt. Chris, du hast es vergessen. Außerdem, nochmal Big D. Hallo, mich würde interessieren, wie und wo ihr euch kennengelernt habt. Könnt ihr das mal bitte kurz erklären? Ja, das können wir machen. Ja, das können wir wirklich machen. Also. Alt. Chris, du bist ja überhaupt kein Geschäftsmann. Für 5 Euro. Wir können ja in Vorleistung gehen. Ja, komm. Aber wir haben es ja schon mal erzählt. Von daher ist es vielleicht jetzt gar nicht so gut zu verkaufen. Wir machen es jetzt ganz schnell. Also, du hattest da deinen Wrestling-Podcast? Moment mal, nicht ich, sondern du auch. Ja, ja, ich bin, aber du bist ja auch. Das klingt aber wieder so, als ob nur ich da sitzen würde als einziger mit dem Wrestling-Podcast. Also, ich hatte mit dem Christian Binder, mit meinem geschätzten Journalistenkollegen Christian Binder, einen Wrestling-Podcast, der nannte sich damals Talkdown. Und der schien wohl beim guten alten Manu Thiele, den wir heute nur von den roten Pichen dieser Welt kennen, gut anzukommen, und er lud mich ein. Dieses Angebot nahm ich natürlich sofort an und war dann, wie hieß denn seine Sendung? Halt auf, nee. Nee, die hieß denn Podcast? Hieß denn das nochmal? Oh, Talk. Of Honor, Talk of Honor. Talk of Honor. Die Podcasts hießen auch alle gleich, naja, egal. So, dann bin ich bei Talk of Honor aufgetreten und hab auch da Talk direkt, of Personality. Und habe auch da direkt eine der denkwürdigsten Auftritte gemacht, denn ich habe im Vorfeld, was war das, Weihnachten oder so? Es war irgendein Anlass auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, genau. Irgendwas Festliches so. Meinte der Thiele, warum nicht irgendwas Besonderes war? Ich so, ja, das war auch dieser Summer of Punk gerade, wo CM Punk gerade völlig durch die Decke gegangen ist. Und da habe ich mir gedacht, ja, Manu, weiß ich nicht, also ich würde sagen, checkt mal alle eure Alkoholvorräte, und immer wenn jemand CM Punk sagt, muss er einen kurzen trinken. Und da ist der Thiele völlig aus dem Häuschen gewesen. Und da haben wir das gemacht. Und dann, diese Folge hast du gehört. Und du hast dir wahrscheinlich gedacht, unter diesen ganzen konservativen Quacksalbern hast du dann auf einmal so einen völligen Gehirnamputierten da gehabt und hast mich eingeladen. Und ja, ich weiß noch, wie es war, vor der Sendung und nach der Sendung. Wir haben, glaube ich, weiß ich nicht, bis 2 Uhr nachts oder 3 Uhr nachts noch nach der Sendung gequatscht. Ja. Weißt du es noch? Nein. Echt nicht? Jetzt, wenn du noch einmal hochziehst, jetzt schnaub doch mal, Junge. Weißt du das echt nicht mehr? Ich weiß es wirklich nicht. Wir haben so oft bis tief in die Nacht gequatscht. Doch nicht ins Mikrofon. Übrigens gibt es 2 Nerdiverse Twitter-Accounts, sehe ich hier gerade. Oh, stark. Gibt's die noch bei YouTube? Nerdiverse.de, weiß ich nicht. Und @dasNerdiverse. Stark. Beide verloren. Genau. Einmal wurde der Twitter-Account im Juli 2012. Ach, jetzt wird mir einiges klar. Da bist du wahrscheinlich mit den Daten des Twitter-Accounts abgewandert. Weil wurde im Dezember 2011 so eine Seite ins Leben gerufen und dann nochmal im Juli 2012, was sich interessanterweise direkt mit einem Podcast, der nannte sich Non-PG, ja, überschneidet. Genau, wir haben dein Podcast hieß Cult of Personality. That's mein, right. Nicht mein, das war Chris, wie hieß der? Tobi. Tobi und meiner war und das. Unser Podcast hieß Talkdown. Und dann haben wir uns gedacht, Ricky, ey, ganz im Ernst, wenn wir uns vereinigen, dann kann der Podcast nur Talk of Personality heißen. Talk of Personality heißen, so hieß er. Genau. Und da haben wir natürlich dann Geschichte geschrieben, nachhaltig. Ja, da haben wir Geschichte geschrieben, das stimmt. Da war es auch noch möglich, mit so einem kleinen Podcast direkt auf Platz 1 bei iTunes zu gehen. Mensch, ja, und dass die Live-Zuhörer, da haben wir, das war schon schön. So, und jetzt kommt es. Wir hatten dann natürlich auch Livestreams und alles, ne? Und das, also, und dann gab's da so ein Kiffer. Möchte ich nicht drängen, aber ich muss langsam zum Ende kommen. Warum? Weil ich heute nicht möchte, dass der Podcast sich die Folge bis zum Ende anhören muss und dann sich denken muss, sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen? So, und dann hatten wir da so einen Kiffer aus Grevenbroich im Chat. Ja, das wieder stimmt. Oh ja, aber das meinen wir, du musst dazu sagen, das meinen wir jetzt gerade wirklich in der liebsten Art und Weise, wie man es nur meinen kann. Absolut. Und dann hatten wir dann auch immer so Anrufer drin und wir haben dann irgendwie mal uns kurz geschlossen und Podcast hat dann irgendwann den Chat betreut. So war das. Es war einfach schön. Es war schön. Ja, haben wir das auch noch hier zum Besten gebracht. Weil ich wollte noch irgendwas erzählen, aber es ist jetzt einfach nicht mehr möglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Musst du los oder was? Nee, ich kann jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt so viel Kaffee getrunken. Ich glaube, das hat auch letzte Woche, war das auch der Auslöser. Musst du scheißen? Dann geh doch. Jetzt mach ich es nicht nochmal. Nee, komm mal mit. Nein. Mein Problem ist folgendes, ich nehme mir wirklich hier so einen extrem großen Kaffeebecher und ich kann einen Kaffeebecher nicht irgendwie nur so viertelvoll machen, ich muss die immer komplett voll machen. Ja. Und das sind hier 6 Tassen. Ja. Also in diese Tasse passen 6 Kaffeetassen. Ja. Und ich trinke ja Kaffee schwarz. Und ich glaube, wenn ich innerhalb von einer Stunde 6 Kaffeetrinker, dass das, egal wie man es dreht und wendet, einfach, sagen wir mal, nicht so gut für den Magen-Darm-Trakt ist. Weil es ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass ich dann hier sitze und mich immer so bewegen muss, dass es ja nicht rauskommt. Also, ja. Also meinetwegen kannst du scheißen gehen. Ich weiß, aber es muss ja nicht jede Woche sein. Also von daher kann man sie auch mal zurücknehmen. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwas Wichtiges gibt. Ich glaube nicht. Wir haben was zum Dieter gesagt. Ja. Diese Woche für alle VfB-Fans. Diese Woche gibt es natürlich noch eine STR-Folge. Ich habe übrigens jetzt möglicherweise jemanden gefunden, mit dem ich STR zusammen mache. Der weiß aber davon noch nichts. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich muss erst mal warten, bis die Dieter-Folge hier so ein bisschen in Vergessenheit gerät, die letzte. Bevor ich frage, ob er mit mir die Geschichte zusammen machen möchte. Das muss erst mal so ein bisschen aus meiner Timeline gespült werden. Ja. Ja, gespült vor allem. So, und dann gucken wir mal, was sich da noch so ergibt. Ja, und dann geht mir natürlich das hier schon wieder auf den Sack, dass alle immer noch davon sprechen, dass der VfB ein Fitnessproblem hat. Aber das ist eine andere Nummer. Na, das ist ein altes Thema. Das wird ja echt nicht weniger. Nee, vor allem hat ja das letzte Spiel, ohne jetzt detailliert darauf eingehen zu wollen, bewiesen, dass es dann ja vielleicht doch nicht nur an der Fitness liegen kann. Ja, weil wenn du die Daten vergleichst, merkst du plötzlich, ja, die waren jetzt nicht gravierend anders, sie waren ein bisschen besser, aber komischerweise sah es auf dem Platz dann doch anders aus. Also, weißt du, ich meine, es sah nicht so demotiviert, lustlos, müde aus. Lag natürlich auch im Gegner, muss man dazu sagen. Gut, aber ich habe jetzt keinen Bock, über den VfB zu sprechen. Ich glaube, du hast auch wenig Bock, über den VfB zu sprechen, von daher scheiße ich drauf. So, jetzt gehen wir nach Hause und hoffen, dass wir nächste Woche am 20.11. hier wieder in voller Montur sitzen und euch begrüßen können zu einer ganz normalen Folge Dieter. Ja gut, das hoffe ich auch. Also heute lasse ich dich sogar Schiss sagen. Bis. Und nee, du hast dich jetzt so oft beschwert, dass ich immer so schnell auflege, dass du nicht vernünftig Tschüss sagen kannst. Dann nutz jetzt die Möglichkeit. Also grundsätzlich muss ich... Dieter stand für, sag ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.